SWR 2 Hörspielstudio. Dies ist sein Atem. Dies ist sein Lachen. Hier sein Umblättern. Umgeben von einigen Gedanken. Ohren. Dies sind Ohren von Günter Eich. Gott. Sein Gott. Träume. Seine Träume. Stoff. Das ist sein Stoff. Sprache. Die Sprache. Ach. Schweigen. Ja. Was Sie hörten, war die Stimme Günter Eichs. Richtig. Stimme. Das war die Stimme Günter Eichs. Der Zurückhaltung und Stille, die von ihm ausging, entsprach seine Stimme. Nach ihrem Verstummen 1972 hat ein Bewunderer sie folgendermaßen beschrieben. Äußerst zurückhaltend, nachdenklich, mit einer feinen Schwingung von Melancholie, die den Zuhörer nicht belastete. Wir werden sie noch oft hören heute Abend, diese Schwingung. Sie wird das ein oder andere Gedicht deklamieren, Fragen von Schülern beantworten und sich denen eines Kulturjournalisten widerborstig verweigern. Sie hören den ARD-Radioabend Günter Eich 100. Ich bin gar nicht gegen die Realität, im Gegenteil. Eine Werkbesichtigung des Poeten und Hörspielklassikers. Von Hermann Bohlen. Von jetzt bis 24 Uhr. Hurra, hurra, hurra, hurra, ah, ah, ah, ah, ah. Ende August. Mit weißen Bäuchen hängen die toten Fische zwischen Entengrütze und Schilf. Die Krähen haben Flügel, dem Tod zu entrinnen. Manchmal weiß ich, dass Gott am meisten sich sorgt um das Dasein der Schnecke. Er baut ihr ein Haus, uns aber liebt er nicht. Eine weiße Staubfahne zieht am Abend der Omnibus, wenn er die Fußballmannschaft heimfährt. Der Mond glänzt im Weidengestrüpp, vereint mit dem Abendstern. Wie nahe bist du Unsterblichkeit im Fledermausflügel, im Scheinwerferaugenpaar, das den Hügel herab sich naht. Der Mensch, der mit dieser Stimme gesprochen hat, der Lyriker und Radiodichter Günter Eich, wäre heute 100 Jahre alt geworden. Es handelt sich hier also um eine Geburtstagsparty. 4 Stunden lang und simultan in alle Richtungen verbreitet von einem Haufen Rundfunkanstalten. Außer der Stimme von Günter Eich hören Sie die von Günter Eich-Fans. Elisabeth Borchers zum Beispiel, die spricht ganz zart zu ihm. Dann Willem Genazzino, Dieter Wellershoff, Jürgen Becker. Zu Wort kommen auch Eich-Forscher, Eich-Gegner und mutmaßliche Eich-Verbieger. Es wird also durchaus verschieden klingen. Ja, bitte? Guten Morgen. Guten Morgen. Nicht genug damit, dass hier so manche Stimme in Sachen Eich zu vernehmen sein wird. Es erwartet Sie heute Abend auch Träume. Das berühmteste Hörspiel Günter Eichs und eines der berühmtesten Hörspiele überhaupt. Nach Krieg der Welten und Bibi Blocksberg. Träume, 56 Jahre nach der Ursendung, heute hier in einer Neuinterpretation durch 5 junge Regisseure. Das heißt, pro Traum einer. Und da sie nicht en bloc gesendet werden, erwartet sie eben alle 20 Minuten einen Traum. Aus jedem Kontinent einer, nach Eichs Konzeption. Gekrönt wird die Reihe mit der Uraufführung eines 6. Teils oder Supplements. Wir werden natürlich auch mal in andere Hörspiele von Günter Eich reinhören. In seine Superhits wie in die Apokryphen. Wer ist Günter Eich? Wer ist er nicht? Da findet sich in seinen Hörspielen manch verwendbarer Hinweis. Der Tiger Yusuf. Ich möchte mich vorstellen, Hörer. Aber wer bin ich? Ich könnte nicht einmal sagen, dass die Stimme, die du vernimmst, mit Sicherheit die meine sei. Einiges spricht dafür, dass ich ein Tiger bin. Genauer gesagt, der Zirkustiger Yusuf. Aber nicht nur dir. Auch mir kommt es merkwürdig vor, dass ein Tiger in menschlicher Sprache soll reden können. Nein, es ist ohne Zweifel so, dass auch viele andere Stimmen, die du hören wirst, die meinen sind. Ja, Günter Eich war eine sehr faszinierende Persönlichkeit, aber eine sehr widersprüchliche Persönlichkeit. Das heißt, Günter Eich auf eine Formel zu bringen, ist meines Erachtens absolut unmöglich. Wenn man ihn charakterisieren will, fallen mir eigentlich nur Gegensatzbeispiele ein. Er war jemand, der in der Großstadt war und sich aufs Land sehnte. Er war auf dem Land und wollte in die Großstadt. Er arbeitete für das Medium Rundfunk und er war Lyriker. Er war politisch und er war gleichzeitig unpolitisch. Das klingt fast nach einem Unsortierbaren, was Hans-Ulrich Wagner da beschreibt. Ergebnis jahrelanger Beschäftigung mit dem Dichter, speziell dem Radiodichter. Der Rundfunkhistoriker legte seine Erkenntnisse in dem Buch Günter Eich und der Rundfunk nieder, auf das wir heute Abend hin und wieder zurückgreifen werden. Eichs Brille findet darin keine Erwähnung, obwohl dieses Gerät sich in seinem Gesicht ziemlich deutlich abzeichnete. Schwarz und schwer, ein Gestell, nach dem kleine Kinder gerne greifen. Marie-Louise Fleißer beschreibt ihn als Mann, der sich für hässlich hielt und eine so schöne Frau bekam. Das klingt interessant. Wie hat er das gemacht, Ilse Eichinger? War er hässlich? Er ist mir bei der Gruppe 47 zuallererst dadurch aufgefallen, dass er zum Unterschied von allen anderen kein Wort gesagt hat. Und ich dachte mir, er ist ganz anders als die anderen. Dann sagte einmal Hans-Werner Richter, der das leitete, zu ihm, warum kommst du eigentlich überhaupt und machst den Mund nicht auf? Und da sagte er wieder 5 Minuten nichts. Und dann sagte er, ich bin ohne jedes kritische Vermögen. Und dieser Satz hat mir genügt, mehr brauchte ich von ihm nicht zu wissen. So beschreibt die österreichische Schriftstellerin Ilse Eichinger ihre erste Begegnung mit Eich auf einer Tagung der Gruppe 47. Das war 1951. 2 Jahre später heirateten sie. Er war ein sehr sanfter und sehr, sehr, ein Mensch, der nicht über die Dinge hinwegging, sondern der versucht hat, auf die Notwendigkeit des Augenblicks zu reagieren. Die Dichterin Elisabeth Borchers ist Eich bei einer Lesung begegnet und anschließend zu ihm gegangen. Also wenn ich zum Beispiel daran denke, dass er meine persönliche Situation begriffen hat nach der Lesung und mir dann in die Botschaften des Regens schrieb, die Tröstungen sind versteckt. Und dann eine Vogelfeder dazugelegt hat. Ich meine, das hat mich damals wirklich nicht überwältigt, das wäre zu viel, aber es hat mich doch sehr beeindruckt, dass er dermaßen sensibel auf einen Mitmenschen reagierte. So langsam beschleicht mich das Gefühl, bei Eich müssten wir uns eher an die inneren Werte halten. Außenrum ist Brille und Bart, sonst nicht so viel zu holen. Aber das hier ist eine Geburtstagsfeier. Das heißt, wir müssen natürlich auch sensibel sein. Aber bei einer Geburtstagsfeier kann es ruhig auch mal ein bisschen lauter zugehen, oder? Etwas krachen? Herr Professor Kinnelly, wie sah Günter Eich eigentlich aus? Also der Günter Eich sah für mich, so wie in Erinnerung, ein mittelgroßes Männchen wie ein kaufmännischer Angestellter oder Lehrer mit einem sehr glatten, ausdrucksarmen Gesicht. Gepflegt angezogen, nicht ungepflegt und nicht burschenhaft. Und ihm in die Augen zu schauen, brachte überhaupt nichts. Auch mit ihm zu reden, fast nichts. Also, Typ kaufmännischer Angestellter. Danke. Der Medien- und Literaturwissenschaftler Friedrich Knilly gehört nicht unbedingt zu den Verehrern des Funkdichters. Seine in den Auseinandersetzungen um Eich immer wieder zitierte Streitschrift »Das Hörspiel – Möglichkeiten und Grenzen des totalen Schallspiels« von 1961 beginnt mit den Worten »Günter Eich. Aber was nun?« Herr Professor Knilly, War dieses Buch eine Antwort auf das totale Eichspiel? Nein. Es richtete sich nicht gegen Eich, sondern gegen Dramaturgen. Insbesondere gegen Herrn Schwitzke. Und ich bin, wenn Sie so wollen, ein erster Eich-Fan gewesen. Das war faszinoso. Aha, stehe. Aber dennoch sollten wir der Aussage dieses Mannes mit einer gewissen Vorsicht begegnen. Lieber noch eine zweite Expertise einholen. Diesmal von einem ausgewiesenen Freund des Dichters, von Hans-Werner Richter, Gründer der Gruppe 47, in deren Zentrum Günter Eich von Anfang an stand. Sein Gesicht war auf den ersten Eindruck nichtssagend, das Gesicht eines Lehrers vielleicht, eines Oberlehrers. Niemand konnte ahnen, was sich dahinter verbarg. Eich, 1961, Fotografie. In der Wüste, in einer Strickjacke auf einem Kamel sitzend, fettes Brillengestell im Gesicht, weißes Hütchen auf dem Kopf, den linken Fuß im Steigbügel, die rechte Hand am Sattelhorn. Im Hintergrund die Sphinx von Gizeh. Ich sehe El Kuwait. Die Hütten dort im Tal. Was ist euch, Herr? Ich habe diese Häuser schon einmal gesehen. Ihr sagtet, ihr wärt noch nie in El Kuwait gewesen. Nie. Ach, jeder kennt das. Das Gefühl, man hätte etwas schon einmal gesehen, einen Augenblick schon einmal erlebt. Ich sage nicht, dass es etwas Besonderes sei. Reiten wir. Dieser kleine Hörspielschnipsel stammt aus dem Hörspiel »Geh nicht nach El Kuwait«. Unter den Eich-Hörspielen belegt es in puncto Popularität eindeutig einen der vorderen Ränge. Neben Der Tiger Yusuf, Die Andere und ich, Das Jahr Lazertes, Sabet und Träume, wovon wir gleich den ersten Teil hören werden. Diese sechs Stücke bilden gewissermaßen den Eich-Hörspiel-Kern. Drumherum, in der Corona, sitzen dann Stücke wie Die Stunde des Huflattichs, Ein Traum am Etzingol, Festianus Märtyrer, Reparaturwerkstatt Muck, Die Mädchen von Viterbo, Man bittet zu läuten, Blick auf Venedig, Zinngeschrei und Meine sieben jungen Freunde. Wieso erzähle ich Ihnen das? Um Ihnen Mut zu machen. Denn überlegen Sie mal, für zwei seiner berühmtesten Stücke, für Träume und Geh nicht nach El Kuwait, kassierte Eich erstmal Absagen. Südwestfunk, Zentrale Baden-Baden. Manuskriptbeurteilung. Verfasser Günter Eich, Titel Geh nicht nach El Kuwait, Art Hörspiel, Gutachter Häberlen. Beurteilung Doppelpunkt. Zeitlose orientalische Märchenatmosphäre Punkt. Der Dialog ist in einer blumenreichen und unnaturalistisch geformten Sprache geschrieben Punkt. Diese Linie wird durchgehalten und ist gekonnt. Punkt. Sie bringt aber viele Längen und Abschweifungen mit sich und wirkt einem dramatischen Dialog entgegen. Punkt. In unserem Dienstag-Hörspiel kann ich mir eine Sendung nicht vorstellen. Punkt. Bei einem weniger starren Programmschema könnte man eventuell, um einen Versuch mit dem Namen Günter Eich zu machen, an eine Sendung für einen Sonntagnachmittag denken. Punkt. Geeignet? Nein. Unterstrichen. Datum 12.04.1950. Ein Jahr später versucht das benachbarte Funkhaus in Stuttgart schon, Eich mit einem Jahresvertrag an sich zu binden. So kann's gehen. Denken Sie daran, bei allem, was Sie tun. Heute wird Ihre Bewerbung in die Tonne gedrückt. Morgen heißt es, können wir uns nicht mal unverbindlich treffen? Mit Träume ging es Eich anfangs nicht besser. Er hatte es zu einem Hörspielwettbewerb eingesandt, wo aber leider niemand die Qualität des Stücks erkannte. Es kehrte zu seinem Autor zurück. Und der schickte es trotzig in die andere Richtung weiter, nach Norden zum NWDR, wo es 1951 eine fulminante Uraufführung erlebte. Der NWDR, beziehungsweise NDR, wie er mittlerweile heißt, hat jetzt das Stück noch einmal von jungen Regisseuren inszenieren lassen. Als Geburtstagsständchen und Referenz an den Dichter. Wir hören von dieser Neuinszenierung nun den ersten Teil, den ersten Traum. In der Nacht vom 1. zum 2. August 1948

denke daran. Während du den Wein schmeckst in den Kellern von Randersacker oder Orangen pflückst in den Gärten von Alicante, während du einschläfst im Hotel Miramar nahe dem Strand von Taormina oder am Allerseelentage eine Kerze entzündest auf dem Friedhof in Feuchtwangen, während du als Fischer das Netz aufholst über der Dockerbank oder in Detroit eine Schraube vom Fließband nimmst, während du Pflanzen setzt in den Reisterrassen von Sichuan, auf dem Maultier über die Anden reitest, denke daran. Denke daran, wenn eine Hand dich zärtlich berührt. Denke daran in der Umarmung deiner Frau. Denke daran beim Lachen deines Kindes. Denke daran, dass nach den großen Zerstörungen jeder Mann beweisen wird, dass er unschuldig war. Denke daran, nirgendwo auf der Landkarte liegt Korea und Bikini, aber in deinem Herzen. Denke daran, dass du schuld bist an allem Entsetzlichen, das sich fern von dir abspielt. Höning? Ja, guten Abend, Herr Jong. Entschuldigen Sie, haben Sie auch irgendwie eine zuständige Stelle für Hörspiele? Und? Sind Sie schuld? Oder haben Sie damit überhaupt nichts zu tun? Zeigen Sie mal Ihre Hände. Aha. Mhm. Aus dem Hörspiel Träume von Günter Eich sind wir erstmal fein raus. Eine Weile. Der nächste kommt aber bestimmt. Der wartet hier schon auf Sie. Leiter vom Dienst. Ja, sagen Sie mal, ja, wie den Hörspiel hat mit den Träumen, ne? Ja. In Eiskonzeption sind die einzelnen Träume Kontinenten zugeordnet. Was wir gerade hörten, war Europa. Es folgen noch Asien, Australien, Afrika und Amerika. Macht 5. Insgesamt hat dieser Abend aber 6 große Einspielungen. Was hier heute Abend als 6. Teil der Träume erklingen wird, basiert nicht auf einem Text von Günter Eich, sondern auf den wütenden Protestanrufen, die noch während der Ursendung der Träume am 19. April 1951 im Hamburger Funkhaus eingingen. Leiter vom Dienst. Erstklassiges Material. Dass die aufgezeichnet wurden, das wunderte mich bis gestern. Da hörte ich ein 1967 von Klaus Schöning geführtes Interview mit dem Regisseur der Ursendung, Fritz Schröder-Jahn. Wenn ich die Träume heute betrachte, ich habe sie mir neulich mal wieder angehört, von Eich, die Träume. Wann war das, 52 oder? Ich glaube 51. Ja. Mhm. Ich würde das heute ganz anders machen. Ich meine, leider von dem. Gerade diese Art Stücke, die sind aus der Zeit geboren. Und die Zeit hat sich sehr geändert. Mhm. Damals herrschte allen Teilen noch Lebensangst. Ja. Und das Thema des Stückes Träume ist ja Lebensangst. Es gab viele negative Reaktionen, nicht damals? Unheimlich. Ja. Also ich möchte sagen, fast nur. Hallo? Ja, bitte? Ich habe selbst während der Sendung am Telefon gesessen, ja, im NDR. Ich wusste, was uns blüht. Ja. Und das Telefon riss nicht ab. Die Anrufe, ich glaube, es waren Hunderte. Alle während der Sendung. Ja, noch. Ja. Es war unheimlich. Und glauben Sie, dass das auch an der Art der Inszenierung lag, oder? Nein, natürlich in erster Linie am Stück. Mhm. Schröder-Jahn hat den Braten also gerochen und saß im Funkhaus bereit, als die Sendung begann. Er war nicht allein. Es waren noch andere Mitarbeiter der Abteilung Hörspiel im Sender geblieben. Sie waren alle noch gewarnt von der letzten Erfahrung mit einem Eich-Hörspiel. Wenige Monate zuvor war nämlich die gekaufte Prüfung ausgestrahlt worden und hatte eine nie zuvor erlebte Hörerreaktion ausgelöst. Verehrte Hörer, obwohl dieses Stück noch nicht einmal vollständig war. Erlauben Sie uns ein kurzes Wort, bevor wir mit unserem Spiel beginnen. Wir müssen Sie darauf vorbereiten, dass das, was wir heute bringen, nicht wie gewöhnlich einen Anfang und ein Ende, eine Entwicklung und Lösung hat. Unser heutiges Hörspiel ist kein vollständiges. Tatsächlich. Die gekaufte Prüfung hatte in Eichs Manuskript kein, beziehungsweise ein offenes Ende. Eich wollte dem Hörer Platz lassen, darüber nachzudenken, wie die Geschichte weitergehen sollte, anstatt eine fertige Lösung vorzuschreiben. Im Leben gebe es so oft nicht eine richtige Lösung, sondern viele, schrieb er an den NWDR. Das Hörspiel stellt in Eichs Werk durchaus eine Besonderheit dar. Gehört es doch neben Reparaturwerkstatt Muck und Gedichten wie Inventur zu seinen wenigen Werken, die die Zeit auf realistische, nicht gleichnishafte Weise spiegeln. Die Prüfung spielt in der Nachkriegszeit vor der Währungsreform 1948. Lehrer Wohlburg steckt in einem Dilemma. Einer seiner Schüler verspricht ihm 5 Packungen Fett und Speck und solche ekligen Sachen, die wir heute gar nicht mehr essen. Dafür muss Wohlburg ihm durch die Prüfung helfen. Wohlburg widerstrebt das total. Und außerdem riskiert er seinen Job. Andererseits gibt es gar keinen anderen Ausweg, als die Bestechung anzunehmen, wenn er seine Familie vor dem Verhungern bewahren will. Liebe Hörer, an dieser Stelle unterbrechen wir unser Spiel. Wir fragen Sie, was soll Herr Wohlburg tun? Entgegen der Idee von Eich, das Stück an diesem Punkt enden zu lassen, präsentierte der Nordwestdeutsche Rundfunk den Hörern 3 Schlussvarianten und verknüpfte sie mit einem folgenreichen Aufruf. Wir bitten Sie herzlich, darüber einmal nachzudenken. Sie hören jetzt die 3 Schlussszenen. Welche davon entspricht Ihrer eigenen Auffassung? Auf jede Frage gibt es 3 Antworten. Ja, nein, ich bringe mich um. Und so ähnlich fallen auch die 3 Schlussvarianten aus, die in der gekauften Prüfung nach dem wunderbaren Gong vorgestellt werden. Das Hörspiel hatte ein überwältigendes Echo. Waschkörbeweise wurden die Hörerbriefe im Funkhaus angeliefert. Der spätere Hörspielchef Schwitzke spricht von 5000. Er war ein Angeber. Aber lassen Sie es nur 3000 gewesen sein. Als mit Träume das nächste Stück von Eich zur Sendung anstand, hatte die Hörspielabteilung schon im Vorfeld ein bisschen mit Pressemeldungen stimuliert und Stimmung gemacht. Sie hatte sogar verbreiten lassen, in welcher Haltung man sich das Stück zu Gemüte führen sollte. Die Möglichkeit sitzenden Hörens war gründlich bedacht und schließlich verworfen worden. Im NWDR-Programmheft wurde sogar eindringlich vor ihr gewarnt, wie vor einem unkalkulierbaren Risiko. Es ist kein bequemes Hörspiel. Keins, dem man im weichen Clubsessel sitzend zuhören sollte. Das hat ja damals ungeheures Aufsehen erregt. Die Leute waren entsetzt über die Kaltblütigkeit und Schrecklichkeit dieser Träume. In einer Zeit, in der man wieder begann, sich einzurichten in der Welt. Nach den Schrecken des Krieges, nachdem alles kaputt war. Man baute wieder ein Häuschen oder bezog eine Wohnung und so weiter. Und dann musste man die schlimmsten Schrecken des Krieges noch einmal als Traum durchmachen. So erklärt sich der Schriftsteller Dieter Wellershoff den Aufschrei, der damals durch Nordwestdeutschland ging. Karl Kahrs, zusammen mit Axel Viereck, Herausgeber der gesammelten Werke Eichs, hebt in seiner Einschätzung der Träume auch die Wirkung der Inszenierung hervor. Von ihr muss man sagen, sie ist genial. Sie ist so wirkungsreich, dass in den auch erfreulicherweise aufgezeichneten Telefonanrufen der aufgebrachten Hörer die für uns heute sehr belustigenden, aber damals sicherlich tief ernst gemeinten, irrwitzigsten Äußerungen zu vernehmen sind, nämlich zum Beispiel die Äußerung eines Anrufers: Können Sie den Mann nicht einsperren? Also es hat schon ein bisschen was Tolldreistes, wenn ein Stück wie Träume, das in einer so wirkungsvollen Interpretation vorliegt, heute noch einmal inszeniert wird, oder? Ach was, überhaupt nicht. Das ist sogar völlig normal. Das Stück wurde schon wenige Monate nach der Ursendung neu inszeniert. Das war beim Hessischen Rundfunk. Und 1955 noch einmal von Schröder-Jahn. Beim Südwestfunk der 6. Traum anstelle des 2. Und auch erst dann mit den von Eich nachträglich eingefügten Zeilen: Seid Sand im Getriebe und so weiter. Das ist ja das berühmteste von Eich überhaupt, der übrigens begeisterter Autofahrer war. So müssen diese Zeilen auch mal gelesen werden. Dazu später mehr. Übrigens hat ja selbst der Regisseur der kongenialen Ursendung, Fritz Schröder-Jahn, gesagt: Ich würde das heute ganz anders machen. Ich meine, gerade diese Art Stücke, die sind aus der Zeit geboren. Und die Zeit hat sich sehr geändert. Mhm. Und die Südwestfunk-Version von 55 war auch noch nicht die letzte. Es folgten weitere vom Österreichischen Rundfunk, vom Bayerischen und 1981 schließlich vom Rundfunk der DDR. Heute erleben wir somit die 7. Inszenierung. Das ist für ein Eich-Hörspiel ganz ordentlich, aber auch nicht üppig. Verglichen mit den 12 Inszenierungen des Eich-Hörspiels Gehe nicht nach El Kuwait. Doch lassen Sie uns noch einmal ganz weit zurücktreten. Was war Günther Eich? Wer war Günther Eich? Er war Sinologe. Aha, interessant. Aber schon wieder so ein Detail. Etwas größer als die Brille zwar, aber mit noch mehr Distanz. Was erkennen wir da? Er war männlichen Geschlechts. Sehr schön. 1907 in Lebus, Mark Brandenburg, geboren. Das hatten wir schon. Da, direkt an der Oder. Und in kleinbürgerlichen Verhältnissen aufgewachsen. Seit 1953 mit Ilse Eichinger. Bekannt, bekannt. Kinder? In zweiter Ehe verheiratet. Ach, in zweiter schon? Zwei Kinder. Und dann kurz vor Weihnachten 1972 in einem Sanatorium in Salzburg gestorben. 65-jährig. Gut. Ich würde gerne wissen, wie groß er war, was es mit der ersten Frau auf sich hatte und woran er gestorben ist. Wieso so früh? Wir wissen leider noch nicht, wie groß er genau war. Hermann Naber, der frühere Leiter der Hörspielabteilung des Südwestfunks, sagt, er sei klein und zierlich gewesen. Vielleicht fragen Sie mal Friedrich Knilli. Der ist Eich immerhin auch ein paar Mal begegnet. Also gut. Herr Professor Knilli, was schätzen Sie, wie groß Günther Eich war? Kleiner als ich. Sie sind 1,75 Meter? 82. Okay, nächste Frage. Was hatte es mit seiner ersten Frau auf sich? Keine so erbauliche Geschichte. Das sollten wir zu einem späteren Zeitpunkt betrachten. Jetzt ist es noch nicht angebracht. Okay, wenn das sowas wie Takt berührt, dann geboren 1907, dann muss Günther Eich ja eigentlich eine Menge miterlebt haben in den 65 Jahren, die ihm gegönnt waren. Er war ein Schriftsteller, der in drei verschiedenen Gesellschaftssystemen lebte und schrieb. In der Weimarer Republik, in der Zeit des Nationalsozialismus und in der Bundesrepublik, in der er als Mitglied der Gruppe 47 bald zu hohem Ansehen gelangte. Interessant, so ein Lebenslauf. Da ist Musik drin. In einer Sendung aus dem Jahr 1949 über die frisch gegründete Gruppe 47 und ihre Mitglieder sagt Alfred Andersch: Wir wollen die geistige Spannweite zeigen, die innerhalb der Gruppe 47 herrscht. Und wenden uns daher nach diesem Stück aktuellster politischer Prosa von Hans-Werner Richter einer ganz anderen Welt zu. Der des Lyrikers Günther Eich, der gegenwärtig wohl stärksten künstlerischen Kraft der Gruppe. Die sprachliche Meisterschaft Eichs ist heute schon von der gesamten deutschen Kritik anerkannt und wird von jedem Leser seiner Gedichte wohl unmittelbar empfunden. In ihnen herrscht ein still glühender Schmerz. Gedanklich werden sie von einem ebenso radikalen wie subtilen Nihilismus getragen, von der Gewissheit einer Verzweiflung, die der Welt auf den Grund geschaut hat. Das Werk Eichs gehört zu den geheimsten Signaturen unserer Zeit und bedarf strenger und gesammelter Aufmerksamkeit. Uff. Und gleich kommt auch noch ein neuer Albtraum aus der Reihe der Träume. Verschieben wir die Gedichte auf später, dann soll es auch an Sammlung nicht fehlen. Alle wortführenden Schriftsteller der Gruppe 47 sind Menschen, deren wesentliche Beteiligung an der Literatur mit dem Jahre 1945 begann. Obgleich einige von ihnen im vierten Lebensjahrzehnt stehen und über eine nicht geringe Begabung verfügen, haben sie aus Instinkt oder Bewusstsein die geistige Kooperation mit der Diktatur abgelehnt und nichts oder nur Unwesentliches veröffentlicht. Sehr gut, löblich, das freut mich. Was schreibt der zuverlässige Joachim Kaiser 1972 im Nachruf? Durch die Nazi-Zeit rettete er sich irgendwie und makellos. Ah, verstehe. Augen zu und durch. Aber machen wir gleich 1948 weiter. Da erschien sein Gedichtband Abgelegene Gehöfte. Danach noch einige lyrische Sammlungen, dann die Hörspiele, wieder einige Gedichte und am Ende Maulwürfe. Bevor wir uns in all das vergraben, machen Sie sich's gemütlich. Hier kommt ein neuer Albtraum, der besonders grässliche zweite. Viel Vergnügen. Am 5. November 1949 träumte die 50-jährige Tochter des Reishändlers Li Wenchu in Tianjin einen Traum, der ohne Zweifel ein schlechtes Licht auf dieses alte Mädchen werfen könnte. Doch versichern ihre Eltern und Geschwister, dass sie eine gutmütige und harmlose Person sei. Vermutlich werden die angenehmen Träume dieser Welt von den Schurken geträumt. Nummer 57B, das ist das Haus. Du hättest Zhangdu besser kennen sollen. Er sieht nicht appetitlich aus. Putz ihm die Nase. Müssen wir in dieses Haus, Mutter? Ja, Zhangdu. Was wollen wir da? Nichts Besonderes. Bist du fertig mit dem Jungen? Ja. Dann klingel. Hast du keinen Kamm mitgenommen? Seine Haare sind unordentlich. Ach, das ist jetzt gleich. Das ist keineswegs gleich. Ich kann ja draußen bleiben, Vater. Das fehlte gerade noch. macht niemand auf. Nein, bitte nicht nochmal klingeln. Warum denn nicht? Das ist doch Unsinn. Sei mal ruhig. Ja? Wir kommen wegen der Anzeige. In der Zeit. Wegen der Anzeige, so. Ist das das Kind? Der Wind hat ihm das Haar zerzaust. Ah ja. Hoffentlich haben Sie noch Bedarf. Oder kommen wir zu spät? Er sieht bleich aus. Ist er blutarm? Komm hier weg, Mutter. Er ist bleich, weil er Angst hat. Angst? Wieso? Weiß er etwas? Nein. Also kommen Sie herein. Das ist mein Mann. Er ist krank. Hallo, Pigou. Ja? Hier sind Leute mit einem Kind. Ja? Ich schätze, er ist 6 Jahre alt. Genau. Ich sieh ihn dir an, Pigou. Er soll näher kommen. Er heißt Chengdu. Oh, es ist ziemlich gleichgültig, wie er heißt. Was ist Chengdu? Der Herzog kalte Finger. Hab dich nicht. Das ist die Krankheit. Ich will weg. Still jetzt. Er ist bleich. Das sage ich auch. Er ist aber nicht blutarm. Wenn er blutarm ist, kann ich ihn nicht brauchen. Ich garantiere Ihnen dafür, dass er nicht blutarm ist. Es kommt vor allem auf das Blut an. Freilich, das wissen wir. Es war in der Annonce gesagt. Es ist die neue Therapie, verstehen Sie? Eine großartige Therapie. Aber ich weiß nicht, ob der kleine Chengdu geeignet ist. Meine Frau hat jedes Jahr ein Kind, manchmal Zwillinge. Sie sind alle für die neue Therapie verwendet worden. 6 Jahre ist das beste Alter. Wir liefern nur gesunde Kinder von erstklassiger Zucht. Hier, ich habe Referenzen. Zeigen Sie. Aha. Zeig dem Herrn deinen Hals, Chengdu. Ja. Hier ist die Schlagader anliegen. Ja, aber diesmal kann es das Mädchen machen. Versteht sie das? Natürlich. Ich halte nicht viel von Dienstmädchen, aber wenn du meinst. Die Referenzen sind übrigens vorzüglich. Also meinetwegen. Wir müssten dann über den Preis sprechen. 3000. Entschuldigen Sie. Aber sind Sie verrückt? So viel bekommt man sonst schon für 4- und 5-Jährige. Wir haben die Ausgaben für ihn ein ganzes Jahr länger gehabt. 2,5. Wir können keine Überpreise zahlen. Nicht unter 3000. Ich habe feste Preise. Außerdem müssen Sie die ideellen Werte mitberechnen. Machen Sie sich nicht lächerlich. Komm, Chengdu, wir gehen. Ja, Mutter. Halt. Was ist, Pigou? Schreib den Scheck aus. Aber... Ich kann nicht länger warten. Schreib den Scheck aus. Wenn du durchaus willst... Komm hier weg, Mutter. Warte. Hier ist der Scheck. Danke. Sie werden zufrieden sein. Gehen wir jetzt? Vater und ich gehen jetzt. Du bleibst ein bisschen hier. Ich will nicht hier bleiben. Hab dich nicht. Hier ist es viel schöner als bei uns. Wollen Sie die Kleider gleich mitnehmen? Wir holen sie morgen ab. Wir würden Sie dann auch um eine Referenz bitten. Also gut. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Und vielen Dank. Vielen Dank. Wir kommen gleich wieder, Chengdu. Wir wollen nur was einkaufen. Ja, Mutter. Nun komm endlich. Ich sage dem Mädchen Bescheid, dass sie alles vorbereitet. Ja, tu das, Anling. Ich habe grässlichen Hunger. Lieber Heik? Was siehst du mich denn so an, Chengdu? Du bist so weiß im Gesicht. Das wird sich hoffentlich bald ändern. Du, in der Küche haben wir eine Eisenbahn zum Spielen, eine elektrische. Ja? Spielst du gern Eisenbahn? Ja, furchtbar gern. Dann gehst du nachher zu Li Bai in die Küche und spielst da. Oh ja. Es ist alles fertig. Gott sei Dank. Ich bin schon sehr schwach. Der kleine Chengdu will mit der Eisenbahn spielen. Mit der Eisenbahn? Ja, in der Küche. Okay, geh jetzt dort hinein. Dort ist die Küche. Ja, Tante. Da ist ja gar keine Eisenbahn. Geh jetzt dort hinein. Li Bai, machen Sie die Tür zu. Mein Meinst du, dass Libai das richtig macht? Sie hat es in ihrer vorigen Stellung auch schon gemacht. Mir wäre es lieber gewesen, du hättest es selber gemacht. Wozu haben wir ein Mädchen, wenn ich die Schmutzarbeit selber tun soll? Schließlich hängt meine Gesundheit davon ab. Entschuldige, Liebling, aber ich bin in letzter Zeit so empfindlich geworden. Als ich neulich die Taube schlachten wollte, fiel ich in Ohnmacht. Du solltest wenigstens dabei sein und sehen, dass alles richtig gemacht wird. Verdammt lange dauert das. Da. Hörst du nicht? Ach, dummes Zeug. Nichts höre ich. Sie hat ihn bestimmt richtig betäubt. Glaubst du? Nun beruhige dich doch. Es ist still und es wird alles still bleiben. In der Stunde X werde ich dennoch denken, dass die Erde schön war. Ich werde an Freunde denken, an die Güte, die ein hässliches Gesicht schön macht, an die Liebe, die die Augen verzaubert. Ich werde an den Hund denken, meinen Spielgefährten, als ich ein Kind war, an die blauen Lupinen der Samlandküste während eines Ferienbesuches. Ich werde noch einmal die langen Schatten der Tannen sehen auf der Bauernschmiedalm und mit Emmy Gruber auf den Gederer gehen. Ich werde mich erinnern an die Vogelzüge über dem Flugplatz von Märkisch Friedland, an den Geruch des Bierkellers im Gasthaus zum Hirschen, das meinem Großvater gehörte, an Holunder, Raps und Mohn, flüchtig gesehen von einem Zugfenster aus, an das Erröten der 14-jährigen Gabriele Dembitzer, an die roten und grünen Lichter eines Flugzeugs, das unter dem Sternbild der Cassiopeia dahinflog, an den Tanz unter den Lampions des 14 Juillet, an den Duft von Obst morgens an den Verkaufsständen vom Schloss in Celle. Ich werde denken an den Herzschlag der Eidechse, die mich erblickt hat, und an ein Gedicht aus dem westöstlichen Divan, das mich tröstete. Das ist ziemlich finster, was wir da gerade gehört haben, nicht wahr? Woher beziehen Sie Ihren Trost? Westöstlicher Divan? Und Ihre Frischzellen? Für sowas ist man gewiss nicht zu jeder Tageszeit aufgelegt. Am frühen Morgen wollte ich es jedenfalls nicht hören. Der späte Abend ist dafür aber auch nicht ganz ideal. Also, wann würde es Ihnen am besten passen? Die Hörspiele von Eich habe ich auch zur Abendstunde gehört und habe mich von Ihnen beeindrucken lassen, beängstigen lassen und retten lassen. Retten lassen, indem Eich ja nun doch auch, wenn er sagt, die Tröstungen sind versteckt, wenn er solche Anker oder solche Bojen ausgeworfen hat. Das heißt ja mit anderen Worten, er lässt nicht ab von der Möglichkeit zu erretten und zu beschwichtigen. Auch in der Urfassung der Träume spielt die Musik eine besondere Rolle. Das heißt, eigentlich spielt sie wie in den meisten Eichhörspielen fast gar keine. Ihre zeitliche Entfaltung beschränkt sich auf weniger als eine halbe Minute, jeweils zu Beginn eines jeden Traums und kleinen Einsprengseln hier und da innerhalb der einzelnen Träume. Und doch ist dem Komponisten Siegfried Franz mit diesen kargen Zeichen etwas ganz minimalistisch Wirkungsvolles gelungen, was die einzelnen Träume verklammert und die disparaten Textsorten, Gedicht, Nachricht, Dialog zusammenhält. Schon beim ersten Hören wird das zur Insignie des Schreckens. Siegfried Franz erklärt die Entstehung. Musik. Wir haben zum ersten Mal ein Instrument da gehabt, was elektronisch mit Tasten zu spielen war. Das war zum ersten Mal beim Träumen. Und ich habe davon gehört und war da hinterher. Und da habe ich dann die melodische Linie, wollen wir mal so sagen, ja, die Konturen, habe ich gedacht, das macht dieses melodische Instrument, weil man das noch gar nicht kannte und uns fremd war in der Klangfarbe, in den Obertönen. Und da habe ich gedacht, dagegen setze ich diese stoßenden Posaunen, die immer in Dreiklang irgendwo herblasen, woher weiß man nicht, ja, so ein Aerialer. Und da haben wir den großen Konzertsaal genommen im NDR und haben ganz hinten auf die Empore die drei Posaunen gesetzt. Und wir hatten damals ja noch keinen Hall, so wie man heute kennt von Elektro, sondern da musste man in den Keller gehen und musste zwei Mikrofone gegeneinander stellen und damit hat man den Hallgrad verändert. Und da haben wir lange probiert, bis diese Posaunenstöße mit diesem eingeblendeten melodischen oder jedenfalls konturartig melodischen Linien zusammenbrachte. Das konnte, egal wie es in der Mischung war, es war nicht abgestimmt auf diese Stöße der Posaunen, sondern das konnte nebeneinander laufen. Ja? Und so sind diese fünf Träume Anfangsmusiken entstanden. Dieser herrliche Blick, der Fluss mit den Dampfern, der Park drüben, die Hochhäuser. Mein Gott, ist das schön. Mama, du. Oh Mama, ich freue mich so, dass du zu Besuch gekommen bist. Ich muss doch endlich eure Wohnung sehen. Will mich doch ein bisschen freuen an eurem Glück. Ja, es macht mich wieder jung. So jung wie damals, als ich selber in den Flitterwochen war. Oh Mama, meine goldige Mama. Kind, hast du ein Glück? Träume gilt vielen Historikern als die Geburtsstunde des Hörspiels der Nachkriegszeit. Ja, vielleicht. Man müsste alles mal durchhören, was bis dahin gespielt worden ist. Haben diejenigen, die so eine Behauptung aufstellen, wenigstens einen Überblick, was davor schon alles existierte? Klaus Schöning und Hans-Gerd Krogmann, Mitarbeiter des Westdeutschen Rundfunks, die bestimmt. Herr Eich, am 19. April 1951 wurde Ihr Hörspiel Träume zum ersten Mal gesendet. 1964 waren Sie mit Günter Eich ins Gespräch vertieft. Wir glauben, dass damit ein neuer Abschnitt in der Geschichte der deutschen Hörspielkunst begonnen hat. Wir wollen Sie fragen, wie sind Sie zu diesem Hörspiel gekommen? Wie ist die Entstehungsgeschichte dieses Hörspiels? Ja, das ist eben die Schwierigkeit. Ich weiß darüber gar nichts mehr, wie das entstanden ist. Das alles weiß ich nicht mehr. Solche Situationen in Interviews mit Eich gefallen mir am besten. Der Autor, befragt von begeisterten Hörspielforschern oder von halbwegs gut informierten Journalisten, weiß nichts mehr oder will nichts mehr wissen oder er ist nicht in Laune. Auf der sicheren Seite befindet sich hier der Interviewer, solange er selber spricht. Von diesem Trick macht Hans Jesse 1953 ausgiebig Gebrauch. Und nun darf ich mit Günter Eich direkt ins Gespräch kommen und ich darf hier noch dazu bemerken, dass ich mit ihm eine Uraufführung erlebe. Zweifellos, er hat schon lange für den Rundfunk gearbeitet, auch selbst gesprochen, aber ein freies Gespräch, das findet heute hier zum ersten Mal in Bonn statt. Günter Eich ist heute 46 Jahre alt. Nun machen Sie es mir sehr schwer, Günter Eich festzustellen, was für ein Landsmann Sie sind. Ich kann es Ihrer Sprache nicht erzählen. Ich bin aus der Mark Brandenburg, gebürtig aber jetzt in Bayern ansässig. Es ist eine Binsenwahrheit, wenn ich sage, dass Sie es Ihren Hörern nicht leicht machen. Ich denke an die Träume, ich denke an den Tiger Yusuf und ich denke auch an die Gäste des Herrn Wirowski in Aufführung des NWDRs gerade in den letzten Wochen. Es ist kein billiges Amüsement, was Sie geben wollen und auch keine Happy-End-Unterhaltung. Aber woher nehmen Sie Ihre Stoffe eigentlich? Tja, das ist eine Frage, die ich schlecht beantworten kann. Ich weiß es eigentlich selbst nicht. Zurück zur Frage der Geburtsstunde bzw. der Entstehung dieses neuen Abschnitts der Hörspielgeschichte. Ja, das ist eben die Schwierigkeit. Ich weiß darüber gar nichts mehr, wie das entstanden ist. Das alles weiß ich nicht mehr. Dieses Nicht-mehr-Wissen spricht eindeutig für die Geburtsstundentheorie. Denn solche Ereignisse vollziehen sich auffällig oft in einer Art Nebel oder Rauch, in unordentlichen Verhältnissen, schlecht gelüfteten Räumen, in Verbindung mit berauschenden Stoffen oder mit Stumpfsinn. Jedenfalls weiß hinterher keiner mehr genau, wie es eigentlich passiert ist. Ja, ich glauben Sie, dass man heute eine Dramaturgie des Hörspiels aufstellen könnte? Glauben Sie, dass sich im Laufe der Jahrzehnte, seitdem es das Hörspiel gibt, gewisse Formprinzipien herausgestellt haben, die sich in gewisse dramaturgische Regeln zusammenfassen lassen, wie es etwa in der Theatertheorie möglich ist? Tja, das weiß ich auch nicht. Das ist jetzt wieder ein anderes Nichtwissen. Hier weiß er in Wirklichkeit was. Rückt aber nicht damit raus. Wenn ich nun seine Scheu sehe, Dieter Wellershoff, sagen wir mal, das Geheimnis zu lüften, verstehe ich auch, dass er das liegt nicht auf seinem Weg. Er kann nicht theoretisch über Literatur sprechen und gleichzeitig Visionen schreiben. Das hätte das, also diese visionären, imaginären Hörspiele vertragen sich nicht, also mit einer Aufschlüsselung des Verfahrens, wie bin ich darauf gekommen und so weiter. Die müssen einfach so stehen bleiben. Schöning und Krogmann lassen sich von Eichs Eintönigkeit zum Glück nicht entmutigen. Neue Runde, neues Glück. Können Sie denn sagen, welches Ihrer Hörspiele Sie am meisten schätzen? Nein. Ja? Ich könnte ebenso gut William wie Anita gewesen sein. Vielleicht auch beide gleichzeitig. Ebenso geht es mir mit einem anderen Paar, dem Bäckermeister Mathiesen und seiner Frau. Damals, als sie am Bodensee in der Sommerfrische waren, an Frau Mathiesens Geburtstag. Höre auch das. Richard. Mhm. Der Mann auf dem 5-Meter-Brett. Sieh. Mhm. Jetzt springt er. Und? Sah gut aus. Mhm. Richard. Ja. Ich darf mir etwas wünschen, weil ich Geburtstag habe. Ja, gewiss, meine Liebe. Spring du vom 5-Meter-Brett. Weil ich... Ja, gewiss. Ja? Du sollst dir doch was Besseres wünschen. Was hast du denn davon? Einen Strauß Rosen oder... Wir fahren an den 4-Waldstädter See. Nur das eine. Dass du vom 5-Meter-Brett springst. Natürlich. Könnte ich es, aber es ist mir zu dumm. Ich habe einfach keine Lust dazu. Mein Geburtstagswunsch? Nein. Schade. Sehr schade. Soll ich dir sagen, warum du es nicht tust? Ach, darum ging es, nicht wahr? Damit du mir das sagen konntest. Das war dein ganzer Geburtstagswunsch. Weil du ein Feigling bist. Ein Feigling. Feigling. Die Arbeit derjenigen, die ein Manuskript zum Klingen bringen, also die Arbeit der Toningenieure, Schauspieler, Regisseure und Komponisten, ist hinsichtlich der Träume bereits von Karl Karst angesprochen worden. Und auch auf die Gefahr hin, für Unruhe zu sorgen, wenn ich auf Eichs Geburtstagsfeier noch ein Wort über den Regisseur Fritz Schröder-Jahn verliere. Ich möchte doch bemerken, dass ich ihn für einen Glücksfall des Eich-Hörspiels, mithin des Hörspiels der 50er und 60er Jahre halte. Er hat mit seinem Inszenierungsstil nicht nur den Sound dieser Periode geprägt. Er hat überhaupt erstmal die Finesse des Hörspiels jener Jahre entwickelt. Diese kunstvolle Arbeit mit nur einem Mikrofon, mit dem er so gewandt umging, dass dabei tief gestaffelte Räume entstanden. Bei der Behauptung eines Schröder-Jahn-Glücksfalls für das Eich-Hörspiel vorhin werden sich bei einigen älteren Hörspielforschern die Nackenhaare aufgestellt haben. Und vielleicht stehen sie immer noch. Denn gegen Ende der 60er Jahre, Hörspiel-Eich war längst vom Sockel geschubst worden, jetzt standen Jandl, Mayröcker, Krivet, Mohn oben, Ende der 60er Jahre wurde es nach und nach Konsens, dass Eich doch gar nicht mal so schlecht sei. Halt nur gründlich missverstanden und von seinen Interpreten entstellt. Ein völlig falsches Eichbild sei da entstanden. Ein Bild, das ja vor allem durch die Inszenierungen seiner Hörspiele geprägt wurde. Man erinnert sich an sparsame Verwendung von Geräusch und Musik. Man hat das Understatement der Sprecher im Ohr. Alles war sehr verhalten, dezent auf Sprache abgestimmt. ein Bild vom Hörspielautor Eich, das bestimmt aber auch von seinen Interpreten geprägt wurde. Eich, für den alles, was um den Menschen ist, bedeutungsvolles Zeichen werden kann. Eich, der in einer Art Panlinguismus lebt. Günter Eich, das Wort unterwegs. Heinz Schwitzke, der so das Kapitel Eich in seinem Hörspielbuch überschreibt, hat nicht nur sehr viele Hörspiele von Eich dramaturgisch betreut, er dürfte auch als intimer Kenner und Freund des Autors maßgeblich das Eichbild, wie es im Umlauf ist, mitgestaltet haben. Dieser Ausschnitt aus der Hommage à Günter Eich, 1971 von Hermann Naber und Ernst Gittmann auf die Beine gestellt, dokumentiert ganz gut die Wiederentdeckung Eichs, die eng verknüpft war mit einer Befreiungsaktion des Autors aus der Hand seiner bisherigen Exegeten und Interpreten. Vor allem aus der Hand Heinz Schwitzkes. Er war der langjährige Leiter der Hörspielabteilung des NDR und hatte bis dahin die Deutungshoheit über das Schaffen von Hörspiel Eich behauptet. Eigentlich war das geradezu ein Coup von Naber und Gittmann damals. Sie hatten Eich aufgestöbert, ihn zu einem langen Interview bewegt und ihm in diesem Interview auch noch die volle Zustimmung zu ihrer Neuinterpretation seines Werks abgeluchst. Sogar der Eich-Remix von Peter Micheladiges, gleichzeitiges Abspielen von Eichs Ja Lacertis und einer Scheibe Italo-Western-Musik, auch das fand die Zustimmung des alten Meisters. Eine Demütigung von Papa Schwitzke ohnegleichen. Daran knüpft sich für mich die Frage, die ich eigentlich nicht Ihnen stellen sollte, aber vielleicht wissen Sie auch eine Antwort. Wie kommt es, dass man Sie so missverstanden hat? Oder dass man darauf nie hingewiesen hat und das offenbar nie gesehen hat? Ich weiß es nicht. Also zurzeit wird eine Doktorarbeit über mich geschrieben, deren Thema es eigentlich ist. Ne? Was man mit mir alles angestellt hat. Ja. Eieiei. Manchmal ist dieser Eich aber auch eine entsetzliche Jammertüte. Schlimm. Zurück zu Schröder-Jahn, der gewiss nicht der sentimentalste aller Eich-Interpreten war. Das war wohl eher Karl-Peter Bilz. Aber Schröder-Jahn war doch der Guru der Pause, der bedeutungsschwangeren Pause zwischen den Worten im Hörspiel der 50er Jahre. Sie haben das Hörspiel einmal definiert. Es ist wohl die kürzeste Definition, die jemals über das Hörspiel gemacht worden ist, als Pause mit Worten ringsherum. Das habe ich nicht nur aufs Hörspiel bezogen, sondern auf den Rundfunk überhaupt. Die interessanteste Sendung, die der Rundfunk zu bieten hat, ist die Pause. Ja. Und das muss man natürlich auch aufs Hörspiel beziehen. Wenn ich diesen Schröder-Jahn, den verlängerten Arm von Schwitzke, nun als Glücksfall für das Eich-Hörspiel darstelle, dürfte das nicht unwidersprochen bleiben. Reinhard Döhl etwa, intimer Kenner der Hörspielgeschichte und Günter Eichs, wird den Glücksfall für das Geburtstagskind energisch bestreiten. Schröder-Jahn habe Eichs Intentionen im wörtlichen Sinne verspielt, schreibt er. Und? Ich hatte bereits in einer Gegenüberstellung anzudeuten versucht, wie sehr ein Inszenierungsstil, wie er vor allem von dem Regisseur Schröder-Jahn entwickelt und praktiziert wurde, bei aller Richtigkeit für zahlreiche Hörspiele der 50er Jahre gerade an Eich vorbei inszenierte. Ein pausenausspielender, mit bedeutsamer Stille operierender, in seiner Andeutung gleichsam symbolisch überhöhender Inszenierungsstil widersprach, wie ich meine, dem eigentlichen sprachlichen Anliegen Eichs. Finde ich überhaupt nicht. Im Gegenteil. Passt perfekt. Passagenweise brüllen Eichs Texte doch danach. Sag mal, kannst du dich erinnern? Es gab etwas, was wir Himmel nannten. Und Bäume. Aha. Hinter unserem Haus, da stieg der Weg etwas an, bis zum Waldrand. Und auf den Wiesen, da blühte im April der Löwenzahn. Löwenzahn? Ja. Was du für merkwürdige Wörter gebrauchst. Löwenzahn, erinnere dich doch. Eine gelbe Blume. Die Wiesen, die waren doch gelb davon. Und in den Stängelwänden, da war ein milchiger weißer Saft. Und wenn der abgeblüht war, dann saßen wollige weiße Kugeln auf den Stängeln. Und der gefiederte Same, der flog davon, wenn man hineinblies. Das hatte ich ganz vergessen. Aber jetzt erinnere ich mich. Symbolisch überhöhender Inszenierungsstil. Gut gemacht. Passt exzellent zu vielen Eichspielen. Selbst zu manchen Passagen in den unsentimentalen Träumen. Und ich finde nicht, dass die Inszenierung das vertuschen sollte. Werde ich euch noch erkennen? Erdmute, Agnes, Emil. Oh, ich weiß, ihr kennt die Flaschenpost, die niemand gelesen hat. Ihr habt das Einhorn gesehen, das Tier, das es nicht gibt. Irgendwo seid ihr verwittert in den Staub gestürzt. Götter, die nicht mehr verehrt werden. Götter? Wir sind sehr armselige Menschen. Sagt eure Botschaft. Ich weiß keine Botschaft. Wir wissen keine. Wir wissen keine. Sagt eure Botschaft. Das geht natürlich nicht, dieses Geunke. Da geht aber auch der Eich nicht, da geht gar nichts. Der Schnipsel stammt aus Die Gäste des Herrn Birowski, einem verunglückten Hörspiel von 1952. Inszenierung war jetzt aber gar nicht Schröder-Jahn, sondern Gustav Burmeister. An sich auch ein Meister seines Fachs. Eich hat das Stück, wie andere Stücke auch, später stark überarbeitet und Burmeister durfte es 1960 erneut inszenieren. Dieses Mal unter dem Titel Meine sieben jungen Freunde. Ein Vergnügen, das ich nicht für mich behalten möchte. Hören Sie wirklich nichts? Nein. Warum kommen Sie zu mir? Früher, da hätte ich das verstanden. Da war ich jemand. Wir haben auch bessere Tage gesehen, wirklich, Herr Birowski. Wir haben nicht immer von der Fürsorge gelebt. Das glaube ich gern. Therese war Gesellschafterin in fürstlichen Häusern. Das war ich. In Galizien, im Lande Krain. Ich war Schriftsetzer. Spezialist für Griechisch und Hebräisch. Das setzt klassische Bildung voraus. Leider habe ich das meiste vergessen. Ich bin auch ziemlich belesen. Ich hatte nämlich eine Buch- und Papierhandlung. So? In Ostfriesland. Es ist nun alles vorbei. Bei mir jedenfalls ist nichts mehr zu holen. Nicht einmal Unterhaltung. Allenfalls Jaroslav. Jaroslav? Ist er bescheidener als die anderen? Er hat eine kleine Beziehung und hofft, dass er Aufseher in der Zuchthausbäckerei werden könnte. Dann kommt er ins Beamtenverhältnis, das ist immer gut. Mir gibt er zweimal wöchentlich Sprachunterricht. Englisch oder Französisch? Ja, eigentlich wollte ich Englisch lernen, aber Jaroslav hat mich überzeugt, dass Hesperidisch vernünftiger wäre. Hesperidisch? Mein Gehör. Er hat eine ausführliche Grammatik und ein Wörterbuch des Hesperidischen verfasst. Nie gehört. Es ist natürlich ganz auf die Zukunft berechnet, wenn die ersten Fahrzeuge den Planeten Hesperus erreichen. Den Abendstern. Verstehen Sie, die Venus. Den Abendstern? Dann ist es gut, wenn einige schon die Sprache verstehen. So meint Jaroslav. Ja, das überzeugt mich. Wenn Sie vielleicht Unterricht nehmen wollen. Er ist ein Genie in seiner Art. Und kommt zweimal wöchentlich. Leider nur zu Ihnen. Ach ja, das vergesse ich immer. Haben Sie schon viel gelernt? Aha. Und was heißt das? Ja, das Hesperidische kann man nicht übersetzen. Der Wortschatz scheint gering zu sein. Es kommt alles auf die Betonung an. Ja. Zu der Zeit, als Meine sieben jungen Freunde erschien, 1960, hatte Eich den Höhepunkt seiner Rundfunkkarriere im Nachkriegsdeutschland schon längst hinter sich. Herr Eich, planen Sie, weitere Hörspiele zu schreiben? Tja, Gott, was sind Pläne, was sind Entwürfe? Ja. Das kann ich eigentlich immer erst sagen, wenn es fertig ist. Dann habe ich es geplant und es ist dann da. Mhm. Es tröpfelte zwar immer noch mal was nach und nichts Ödes. Im Gegenteil, 1964, Man bittet zu läuten. In der ersten, der Heinz von Kramer, Franz Kutschera-Fassung. Ein irres Stück. Mir viel lieber als manche Superhits. Gleich mal reinhören? Der Plot ist ganz simpel. Alter Sack, Pförtner eines taubstummen Heims, brabbelt vor sich hin. Auf geht's. Haben Sie was gegen Magenbitter? Ist doch von Weihnachten. Prost. So, Ihre Flasche ist schon leer. Ich habe Sie falsch eingeschätzt. Ich habe Sie für völlig, nichts für ungut. Notfalls kann man ja mit Cognac nachhelfen. Rauchen Sie? Nichtraucher. Immer dieses Negative. Wissen Sie, dass so der Nihilismus anfängt? Ja, nicht schlecht. Nicht schlecht, Rosi. Und alles streng nach der Hausordnung. Sie haben das Herz auf dem rechten Fleck, aber ich möchte es doch nachprüfen. Alte schöne Scherze. Noch ein Gläschen? Na, diesen schäbigen Rest. So. Benno, der Klang war ja nicht besonders. Egal. Rosi, wir verstehen uns. Obwohl Sie doch gar nichts verstehen. Ich bin sicher, Rosi, Sie sind taubstumm. Nur mit Mund und Ohr. Sonst aber verstehen Sie alles. Können alles sagen. Mit Augen. Händen. Haut. Das traue ich mir nicht. Zu fein? Grausig! Machst mich ja zu früh fertig. Wo hast du das alles gelernt? Studiert? Was meinst du? Ich nehme dich dran. In allen Fächern. Da hast du nichts zu lachen. Oh, Rosi. Rosi. Ach, Rosi. Die Stunde des Huflattichs von 1958 ist auch so ein großartiger Nachzügler aus dem Eichlabor. Mustergültig von Schröder Jahn inszeniert, mit minimalistischen musikalischen Formeln von Johannes Aschenbrenner. Dieses Stück werden wir in den kommenden Jahren häufiger in den Programmen sehen, glaube ich. Im Kontext von Klimakatastrophe oder Klimawandel entwickelt es plötzlich eine gruselige Aktualität, die zur Zeit seiner Entstehung noch gar nicht abzusehen war. Wo hast du all diesen Unsinn her? Aus dem Kalender. Ist das nicht schade um die vielen Namen, die nicht gebraucht werden? Guten Abend. Mopea, Mama hat schon Angst gehabt. Bin ich verspätet? Es ist das Wetter. Es legt sich mir aufs Herz. Es ist wie Frühling draußen. Und zugleich wie Schnee. Mopea? Was? So heißt er auf Französisch. Er prahlt ein bisschen. Ich habe dir ein paar Blumen mitgebracht. Selber gepflückt. Wo? Wieso blüht das jetzt? Die Straßengräben sind ganz gelb. Ende Oktober? Und Schnee in der Luft. Was ist das? Huflattich. Ich tue ihn in die Vase. Aber wieso blüht er jetzt? Übrigens. Was meinst du? Ich muss mich getäuscht haben. Die Blüten sind so groß. Als ich sie pflückte, waren sie ganz klein. Mopere, immer mehr. Er wächst noch. Hört ihr nicht, wie er wächst? Ich Ich höre nichts, aber ich sehe es. Wie er wächst? Wirf sie weg, ich bitte dich. Als ich sie pflückte, ich stoppte den Wagen. Wirf sie hinaus. Es ist mir selber unheimlich. Hört es jetzt? Draußen, was? Es knistert. Es ist der Wind, Föhn. Es kommt ganz warm herein. Es ist das Wachsen. Ich möchte wissen, wer mich wachsen hört. Jetzt ist auch hier draußen alles gelb. Ich mache die Augen zu. Es war ein Fehler in der Geschichte. Still. Es kann aber auch sein, dass die Geschichte, wie wir sie früher erzählt haben... Still. Was denn? Ich sage euch, der Huflattich bewegt sich. Keine Aufregung, wir werden schon sehen, ob jemand kommt. Er bildet eine Gasse. Wir haben Zeit, besonders ihr. Ich hingegen... Ja, du liegst im Sterben. Vielleicht ist es Beta, der mit den Konserven kommt. Das wäre zu schnell. Er ist freilich ein ungeduldiger Mensch. Und diese Strecken, diese Umwege, unmöglich. Und ihr lenkt von Barcelona ab. Barcelona? Ja, denn es war doch nicht Otto Brunn. Wieso wurden eigentlich die Abstände, in denen Eich ein neues Stück schrieb, immer größer? In seiner Hochphase warf er förmlich alle 2 Monate ein neues raus. Die Radioapparate verschlangen gierig jeden Happen und hatten doch nie genug. 1964 war die Stimmung schon fast gereizt. Nun haben Sie doch seit, ich glaube, seit 5 Jahren kein Hörspiel mehr geschrieben. Ja. Das letzte ist, wenn ich mich recht erinnere, Festianus Märtyrer. Hat das irgendwelche besonderen Gründe? Ja, wahrscheinlich ist mir nichts eingefallen, ich weiß auch nicht. Also das weiß ich auch nicht. 1967 mochte man der Wahrheit vielleicht schon nicht mehr ins Auge blicken und erfand zur Sondierung von Eichs Hörspiellust ein besonderes Gesprächsarrangement. Interviewer und Autor wurden räumlich weit voneinander getrennt. Ich kann einen Gast bei uns begrüßen, nicht direkt bei uns, aber im Studio Essen bei Wolf Butler hat er sich eingefunden. Es ist Günther Eich und Günther Eich kennen Sie aus vielen Hörspielen und vielleicht kennen Sie auch einige Gedichte von ihm. Und vielleicht haben Sie gehört, dass er schon einige Preise bekommen hat, zuletzt 1959 den Georg-Büchner-Preis als Schriftsteller. Guten Tag, Herr Eich, willkommen. Guten Tag, Herr Thoma. Ja, und Rolf Butler, Sie sind auch da? Nein. Ich dachte, er wäre mit dem Studio. Gut, Herr Eich, unterhalten Sie beide uns. Jawohl. Ich hoffe, wir schaffen es auch alleine. Ja, das bin ich nicht. Herr Eich, Ihr Hauptgebiet, auf dem Sie tätig sind, sind Hörspiele. Ist das richtig? Ja, also jedenfalls war es das. War es, ist nicht mehr. Ja, Gott, das will ich nicht sagen. Ich werde sicher mal wieder ein Hörspiel schreiben, aber im Moment bin ich davon etwas weiter weg. Hm. Wie kommt das? Man hat eigentlich von Ihnen immer angenommen, dass Sie mit dem Hörspiel nun nicht nur besonders vertraut sind, sondern dass es auch eine Kunstform, darf man ja inzwischen sagen, eine Kunstform sei, die Ihnen besonders liege und die nicht zuletzt durch Sie auch dazu Ansehen gekommen ist. Ja, ich finde ja auch, dass Hörspiele etwas Wunderbares sind. Sind natürlich ganz, man schreibt sozusagen gegen eine Wand jetzt. Nicht? Das Hörspiel ist uninteressant geworden. Das Fernsehspiel steht so im Vordergrund, dass das Hörspiel im öffentlichen Bewusstsein jedenfalls völlig verdrängt hat. Ja, und das ist schade, ja. Denn ich finde, wie Sie eben sagten, ich finde es auch wirklich eine wunderbare Kunstform, die also nur auf Sprache gestellt ist. Nicht? Sprache ist das, was mich interessiert. Ich sehe in irgendeiner Weise die Welt durch das Ohr, also durch die Sprache viel mehr als durch das Auge. Hörspieldämmerung? Oder schmollte einfach nur jemand ein bisschen? Eichs letzte Hörspiele haben gewiss keinen Aufruhr der Massen mehr verursacht. Und das liegt nicht nur an ihrer Gestalt, die uns mit weniger Handlung und mehr Diskurs begegnet. Es liegt auch an einem neuen Apparat in den Wohnzimmern und einem neuen Spiel, das darin aufgeführt wird, mit flackerndem Licht. Im Schatten steht plötzlich das Radio, eine kleine, exzentrische Villa am Fuße eines Wolkenkratzers. Plötzlich ist unsere Aussicht verbaut. Plötzlich ist es in den Räumen so dunkel. Denken Sie, dass die Erde dennoch schön ist? In der Stunde X?

Aber du, der du neben mir gehst, wie verborgen ist mir die Landschaft deines Herzens. Tappend im Nebel überkommt mich oft Furcht vom Dickicht und vom verborgenen Abgrund. Ich weiß, du willst nicht, dass man deine Gedanken durchwandre. Irreführen soll das Echo deiner Worte. Straßen, die kein Ziel haben. Ein Gebiet ohne Ausweg. Verfallene Markierung. Jedes Jahrhundert gibt uns neue Dinge zu verbergen. Ein Gelände, überwachsen dem neugierigen Auge der Liebe, zugedeckt von Einsamkeit, dem immer dichteren Laub. Finden Sie sich zurecht, ja? Hier, in dem Dickicht. Ist schon, naja. Aber ich bin ja bei Ihnen. Und gerade haben wir den dritten Traum, den australischen Kontinent verlassen. Jetzt kurz mal Umschau halten. Ich habe vorhin schon den harten Kern in Eichs Hörspielwerk ausgemacht. Die 6 populärsten Stücke. Träume, Die andere und ich, Der Tiger Yusuf, Geh nicht nach El Kuwait, Das Jahr Lazertes und Sabit. Beim Nachschlagen, wann sie entstanden sind, fällt auf, dass sie alle aus den frühen 50er Jahren stammen. Und nicht nur sie, auch der größte Teil aller weiteren Hörspiele Eichs stammt aus diesen Jahren. Das heißt, es gibt für den Hörspiel Eich sowas wie eine hochverdichtete Zeit, in der er mehr als 3/4 aller seiner Kassenschlager geschrieben hat. Eigentlich innerhalb von kaum mehr als 3 Jahren. 1950, 51, 52 und 53. Gut, das sind 4 Jahre. Aber trotzdem, 4 Jahre. Und in dieser Zeit hat er das Folgende runtergeratzt. 1950, Die gekaufte Prüfung, Geh nicht nach El Kuwait und Träume. Ursendung im Jahr darauf. 1951, Sabet, Reparaturwerkstatt Muck, Fist mit Obertönen, Unterm Birnbaum, eine Fontanebearbeitung, Verweile Wanderer und Die andere und ich. Ursendung im Jahr darauf. 1952, Blick auf Venedig, Der Tiger Yusuf, Die Gäste des Herrn Birowski und Die Mädchen von Viterbo. Ursendung im Jahr darauf. 1953, Das Jahr Lazertes und Beatrice und Juana. Beide Ursendung im Jahr darauf. Was fehlt von den ganz berühmten Sachen? Nichts. Ja, aber ist das denn nicht der helle Wahnsinn? Für uns Freunde des Hörspiels brauchte es nicht mehr als einen Eich von gerade mal 4 Jahren, um unsere Hörwelt auf Jahrzehnte mit seinen Gestalten zu bevölkern, bis auf den heutigen Tag. 4 Jahre, 16 Stücke. Der Mann war ein Atomkraftwerk von Hörspielautor, ein schneller Brüter, ein... Und dann hatte er plötzlich gar keine Lust mehr darauf. Jetzt Schluss mit Hörspiel, hieß es dann. Also glauben Sie nicht, dass es eine Form gibt, in der man sich oder sich jeder Dichter individuell am besten ausdrücken kann? 1970, im Gespräch mit Schülern einer Oberschule in Berlin-Zehlendorf, öffnet er sich. Ich weiß es nicht, es kann schon sein. Also es wird ja immer behauptet, ich wäre also für Hörspiele besonders geeignet, aber ich mag es halt nicht mehr. Ich meine, es gehört ja auch dazu, zum Schreiben, dass man auch etwas tut, was man nicht kann. Ja? Dass man es versucht. Ne? Und hier ist es mir, beim Hörspiel ist es mir so, dass das läuft mir zu gut. Ja? Das, ohne Sand im Getriebe. Ne? Das ist so geölt alles. Ne? Für mich ist das Wichtigste, neu anzufangen. Immer wieder neu anzufangen. So, als hätte ich noch nichts geschrieben. Das Neuanfangen spielt in Günter Eichs Leben durchaus eine größere Rolle. Er hat mehrfach etwas neu angefangen, so auf schriftstellerischem Gebiet, wo er verschiedene Formen ausprobierte, als auch im alltäglichen Leben, wo er an verschiedenen Orten lebte, mit verschiedenen Menschen. Dies ist meine Mütze. Wollen Sie gehen? Jacke? Schal? Ich helfe Ihnen. Dies ist meine Mütze. Dies ist mein Mantel. Hier mein Rasierzeug im Beutel aus Leinen. Die Inventur. Im Kulturbeutel der Kriegsgefangenen, in der Jacke des Schiebers vom Schwarzmarkt und noch in der Tasche der Chefsekretärin steckte das Gedicht. Stelle ich mir jedenfalls so vor. Die Leute damals waren ja völlig ausgehungert. Sicher ist, die Inventur stand bald im Schulbuch. Zum Beispiel im Lesebuch 65. So hieß meins. Da war das drin, das weiß ich ganz genau. Dies ist mein Notizbuch, dies meine Zeltbahn, dies ist mein Handtuch, dies ist mein Zwirn. Die Elegie der Ernüchterten, die noch einige Jahre im umgearbeiteten Feldgrau durch die Gegend irrten und einander suchten, bis sie wieder besseren Stoff fanden. Doch den Hunger und erbitterten Kampf ums Notwendigste konnte Otto Normalverbraucher lange nicht vergessen. Otto Normalverbraucher, so hieß der Durchschnittsdeutsche in Berliner Ballade, einem der ersten Filme nach dem Krieg. Otto Normalverbraucher wurde gespielt von dem damals erschreckend dürren Gerd Fröbe. Konservenbüchse, mein Teller, mein Becher. Ich habe in das Weißblech den Namen geritzt. Was Otto jetzt ergatterte, das rückte er kampflos nicht wieder raus. Geritzt hier mit diesem kostbaren Nagel, den vor begehrlichen Augen ich berge. Selbst den Nagel musste er vor seinen Kameraden verstecken. Sonst hätte er bald wieder seinen Besitzer gewechselt. Günter Eich hat all das am eigenen Leib erfahren, in einem Loch bei Remagen im April 1945. Mit tausenden anderer geschlagener, erschöpfter Lanzer hauste er in Erdlöchern, einem provisorischen Gefangenenlager der Amerikaner. Im Dezember 1945 schrieb er an die Witwe seines Freundes Martin Raschke: Die 10 Wochen im Gefangenenlager waren nicht gerade erfreulich. Wohnung, ein Erdloch, Nahrung in homöopathischen Dosierungen, aber viel Bohnenkaffee. Er hielt mich nachts wach und ich dachte mir Verse aus. Sie gefielen mir und das machte mich unbeschreiblich glücklich und ließ mich den Hunger vergessen, der sonst alle Gedanken erfüllte. So gefasst, wie es diese Briefzeilen vermitteln, kann ich mir Eich im Lager kaum vorstellen. In einem seiner Gedichte aus dieser Zeit erscheint dieser Ort denn auch eher wie das Fegefeuer. Am Nachthimmel ungeheuer leuchtet der Widerschein der 1000 Lagerfeuer auf der Steppe am Rhein. So beginnt Blick nach Remagen, ein Gedicht, das wie Inventur in seinem ersten Nachkriegsband erschien, Abgelegene Gehöfte. Und so endet es. Bleibt die Flamme mir teuer, bin ich aus ihr allein, sei's, mich verzehre das Feuer, sei's, es glühe mich rein. Das klingt noch immer ein wenig heroisch, nach dem heiligen Laurentius vielleicht, kurz bevor er auf einem Rost gebraten wurde, oder nach dem Schwur der Alles-oder-Nichts-Garnison. Inventur ist anders. Dies ist meine Mütze, dies ist mein Mantel, hier mein Rasierzeug im Beutel aus Leinen. Im Brotbeutel sind ein paar wollene Socken und einiges, was ich niemand verrate. Es ist nicht märtyrerhaft, es ist nicht heroisch, es ist nicht beseelt, es ist nicht entrückt. Es ist nicht mal menschenfreundlich. Es ist vor allem kein bisschen romantisch. Keine ungeheuren Nachthimmel, keine reinigenden Flammen. Inventur beschreibt den kleinen, schäbigen, verbissenen, egoistischen und herzzerreißenden Versuch, am Leben zu bleiben. Inventur traf den Ton der Trümmerzeit. Kahlschlagzeit, meint auch Karl Karst. Ich denke, dass die Erfahrung der Kriegsgefangenschaft für ihn persönlich genau das war, was die Bezeichnung Kahlschlag später für eine bestimmte Form der Literatur ausdrückt. Kahl geschlagen die Wahrnehmung, reduziert auf die Objekte, möglichst frei gestemmt von Emotionen, nicht berühren lassen, Orientierung geben, dieses beim Bleistift und so weiter und so fort, sich selbst sortieren in der Realität, die ansonsten zusammenbrechen würden. Also diese Art der unglaublichen Reduzierung drückt ja im Grunde in rein sachlicher Auflistung von Gegenständen ein Empfinden aus, das man stärker in den stärksten Emotionalwörtern gar nicht hätte benennen können. Man kann in seiner Lyrik sehen, wie sozusagen alles Blühende allmählich sich zurückzieht auf eine Dingwelt, die karg und eng ist. Der Schriftsteller Dieter Wellershoff. Es ist der Rückzug auf die Dingwörter. Das heißt also auch aus der Üppigkeit der Sprache, Verben, Adjektive, alles das ist ja fast getilgt und es sind häufig also eine Dominanz der Hauptwörter. Und das heißt eine verdinglichte Welt. Eine verdinglichte Welt ist natürlich nicht unbedingt eine lebende Welt, sondern es ist ein Inventar, das man macht. Kahlschlag, Trümmer, Chaos, Fremdheit. Aber auch schon wieder sortieren, Setzen von Markierungen. Im Gedicht am Ende des dritten Traums tauchen sie auf. Wegweiser an den Straßen, leicht erkennbare Flussläufe, Aussichtsgerüste an erhöhten Punkten. Günter Eich 1956, Der Schriftsteller und die Realität. Wir wissen, dass es Farben gibt, die wir nicht sehen, dass es Töne gibt, die wir nicht hören. Unsere Sinne sind fragwürdig und ich muss annehmen, dass auch das Gehirn fragwürdig ist. Nach meiner Vermutung liegt das Unbehagen an der Wirklichkeit in dem, was man Zeit nennt. Dass der Augenblick, wo ich dies sage, zugleich der Vergangenheit angehört, finde ich absurd. Ich bin nicht fähig, die Wirklichkeit so, wie sie sich uns präsentiert, als Wirklichkeit hinzunehmen. Ich will mich auf der anderen Seite nicht als einen Narren hinstellen, der nicht weiß, dass man sich an einem Tisch stößt. Ich bin bereit, mich in diesem Raum einzurichten. Aber ich habe etwa die Schwierigkeiten wie ein taubstummer Blinder. Nun gut, meine Existenz ist ein Versuch dieser Art, die Wirklichkeit ungesehen zu akzeptieren. Auch das Schreiben ist so möglich. Aber ich versuche noch etwas anderes zu schreiben, was anderswohin zielt. Ich meine das Gedicht. Ich schreibe Gedichte, um mich in der Wirklichkeit zu orientieren. Ich betrachte sie als trigonometrische Punkte oder als Bojen, die in einer unbekannten Fläche den Kurs markieren. Erst durch das Schreiben erlangen für mich die Dinge Wirklichkeit. Sie ist nicht meine Voraussetzung, sondern mein Ziel. Ich muss sie erst herstellen. Ich bin Schriftsteller. Das ist nicht nur ein Beruf, sondern die Entscheidung, die Welt als Sprache zu sehen. Als die eigentliche Sprache erscheint mir die, in der das Wort und das Ding zusammenfallen. Aus dieser Sprache, die sich rings um uns befindet, zugleich aber nicht vorhanden ist, gilt es zu übersetzen. Wir übersetzen, ohne den Urtext zu haben. Die gelungenste Übersetzung kommt ihm am nächsten und erreicht den höchsten Grad von Wirklichkeit. Ich muss gestehen, dass ich in diesem Übersetzen noch nicht weit fortgeschritten bin. Ich bin über das Dingwort noch nicht hinaus. Ich befinde mich in der Lage eines Kindes, das Baum, Mond, Berg sagt und sich so orientiert. Ich habe deshalb wenig Hoffnung, einen Roman schreiben zu können. Der Roman hat mit dem Zeitwort zu tun, das im Deutschen mit Recht auch Tätigkeitswort heißt. In den Bereich des Zeitwortes aber bin ich nicht vorgedrungen. Allein für das Dingwort brauche ich gewiss noch einige Jahrzehnte. Für diese trigonometrischen Zeichen sei das Wort Definition gebraucht. Solche Definitionen sind nicht nur für den Schreibenden nutzbar. Dass sie aufgestellt werden, ist mir lebensnotwendig. In jeder gelungenen Zeile höre ich den Stock des Blinden klopfen, der anzeigt, ich bin auf festem Boden. Ich behaupte nicht, dass die Richtigkeit der Definitionen von der Länge oder Kürze der Texte abhinge. Ein Roman von 400 Seiten enthält möglicherweise ebenso viel an Definition wie ein Gedicht von 4 Versen. Ich bin bereit, diesen Roman zu den Gedichten zu zählen. Richtigkeit der Definition und Qualität sind mir identisch. Erst wo die Übersetzung sich dem Original annähert, beginnt für mich Sprache. Was davor liegt, mag psychologisch, soziologisch, politisch oder wie immer interessant sein, und ich werde mich gern davon unterhalten lassen, es bewundern und mich daran freuen. Notwendig aber ist es mir nicht. Notwendig ist mir allein das Gedicht. Schon in der Inventur suchte Eich sich zu orientieren. Und gab anderen Orientierung. Wo sind wir, was haben wir, was dürfen wir behalten, wo wollen wir hin? Die Lyrikerin Elisabeth Borchers fand die Markierung. Diese trigonometrischen Punkte oder Bojen, die in einer unbekannten Fläche den Kurs markieren, das ist doch sehr schön gesagt. Sehr schön und treffend gesagt. Denn ich meine, es ist eine heillose oder heikle Aufgabe, sich in einer solchen Nachkriegswelt zurechtzufinden, vor allen Dingen in der literarischen Nachkriegswelt. Die Nachkriegszeit war eine Zeit zu bauen, aufzubauen, zu reparieren, zu gründen. Es war aber auch höchste Zeit, mit einigem Schluss zu machen. Schluss mit dem Schwulst. Schluss mit dem Eisenschritt von Hermann Claudius, mit dem deutschen Bekenntnis von Erwin Guido Kolbenheier oder dem Inneren Reich von Josef Weinheber. Schluss übrigens auch mit dem schollennahen Edelkitsch, den Eich selbst produziert hatte. Schluss mit der lyrischen Lyrik. Schluss auch mit der Tradition. Denn dass es nach 45 nahtlos mit Goethe weitergehen sollte, war damals eine Frage. Günter Eichs Antwort? Irr mir im Ohre schallen Verse von Hölderlin. In schneeiger Reinheit spiegeln Wolken sich im Urin. Das war Latrine. Die Sprache, die keinerlei Spielraum der schönen Begriffe zulässt. Also zum Beispiel dieses unglaubliche, dieser unglaubliche Reim Urin und Hölderlin. Nicht die Leser sind aufgesprungen und haben gedacht, das gibt's doch nicht, Hölderlin in diesen Zusammenhang zu bringen. Das Gedicht Inventur, das gehörte auch dazu. Das war wirklich noch ein Spiel mit der Nachkriegszeit. Seine Schreibhaltung, denke ich, hat sich durch die unmittelbare Kriegserfahrung in dramatischer Weise geändert. Fast mehr noch als die Kriegserfahrung selbst war es die Erfahrung der Kriegsgefangenschaft in Remagen, die ja auch zum berühmten Gedicht Latrine geführt hat, das, wie ich denke, weiterhin Literaturgeschichte bleiben und schreiben wird. Mit Latrine hat Eich zum ersten Mal einen sehr bitteren, sehr sarkastischen Ton angeschlagen. 1948 klang er wie auf dem Kamm geblasen. Irr mir im Ohre schallen. Später erinnerte er an das Xylophon aus dem Totentanz von Saint-Saëns. Irr mir im Ohre schallen, Verse von Hölderlin. In schneeiger Reinheit spiegeln Wolken sich im Urin. Und am Ende seines Lebens holte Eich wieder die Läusehake raus und blies. Das war der Eich der Maulwürfe. Wir werden ihm unter die Erde folgen, uns unterirdische Gänge buddeln. Vielleicht ab und zu mal aus einem Hügel spitzen. Ein Haus zum Einsturz bringen? Ja, aber wenigstens eine Hütte. Mal sehen. Noch stehen wir fest auf der Erde. Und bei der Gelegenheit müssen wir ein ganz dummes Missverständnis aufklären. Am besten hier im Garten. Bitte hier entlang. Wir gehen ein paar Schritte auf den Wald zu. Es hat geregnet, die Luft ist rein. Himbeerranken. Der Wald hinter den Gedanken, die Regentropfen an ihnen und der Herbst, der sie vergilben lässt. Ach, Himbeerranken aussprechen, dir Beeren ins Ohr flüstern, die roten, die ins Moos fielen. Dein Ohr versteht sie nicht, mein Mund spricht sie nicht aus, Worte halten ihren Verfall nicht auf. Hand in Hand zwischen undenkbaren Gedanken, im Dickicht verliert sich die Spur, der Mond schlägt sein Auge auf, gelb und für immer. Trotz Inventur, trotz Latrine, Eich war ein Naturlyriker und er blieb es. In 9/10 seiner Gedichte kommen Pflanzen, Tiere, Steine vor, Pfaffenhut und Kartoffelkraut, Entengrütze und Schilf, Blütenstaub und Wespenflügel, die Sprache des Maulwurfs, der Elster Gekrächz, Grillengezirp und Pilzgalert. Und natürlich Himbeerranken. Ach, Himbeerranken aussprechen, dir Beeren ins Ohr flüstern, die roten, die ins Moos fielen. Und doch hat sich zwischen 1930 und 1948, zwischen dem ersten und dem zweiten Gedichtband, dem übrigens viele ältere Gedichte beigemengt waren, etwas geändert. Ja, Eich ist älter geworden und nicht mehr Mitarbeiter des Reichsrundfunks. Der Krieg ist verloren gegangen. Und es bleibt nach der ersten Inventur nicht viel mehr, als den Bankrott zu erklären. Aber auch in Feld und Flur haben sich Veränderungen zugetragen. Oder der Waldgänger hat aufgehört, die Natur zu verstehen. Dein Ohr versteht sie nicht, mein Mund spricht sie nicht aus, Worte halten ihren Verfall nicht auf. Hand in Hand zwischen undenkbaren Gedanken. Und noch mehr hat sich verändert. Es hat geregnet. Es regnet. Es wird regnen. Es hört gar nicht mehr auf zu regnen. 1. Juni 1949 wurde in Dortmund ein Kind mit zwei Köpfen und drei Armen. Müssen wir abwarten, was der Wetterbericht sagt. Nein, im Ernst. Einige Sender bringen an dieser Stelle Nachrichten. Okay, die 5 Minuten warten wir geduldig ab, ja? Bis der Wetterbericht vorbei ist. Ich bin gar nicht gegen die Realität. Im Gegenteil. Das Kind hat's gemerkt. Wir fahren schneller. Ja. Wir fahren schneller. Yeah. Botschaften des Regens. Nachrichten, die für mich bestimmt sind, weitergetrommelt von Regen zu Regen, von Schiefer zu Ziegeldach, eingeschleppt wie eine Krankheit, Schmuggelgut dem überbracht, der es nicht haben will. Jenseits der Wand schallt das Fensterblech, rasselnde Buchstaben, die sich zusammenfügen, und der Regen redet in der Sprache, von welcher ich glaubte, niemand kenne sie außer mir. Bestürzt vernehme ich die Botschaften der Verzweiflung, die Botschaften der Armut und die Botschaften des Vorwurfs. Es kränkt mich, dass sie an mich gerichtet sind, denn ich fühle mich ohne Schuld. Ich spreche es laut aus, dass ich den Regen nicht fürchte und seine Anklagen und den nicht, der sie mir zuschickte, dass ich zu guter Stunde hinausgehen und ihm antworten will. Und dann von ganz besonderer Güte oder ganz besonderem Zauber waren dann die Botschaften des Regens, die mir eigentlich, die auf mich zugekommen sind, als Lebensmittel, wirklich als eine Möglichkeit zurückzukehren oder endlich einzudringen in eine literarische Nachkriegszeit. Botschaften des Regens ist das Titelgedicht eines Lyrikbändchens, das Eich im Jahr 1955 veröffentlicht. Er vernimmt die Botschaften des Vorwurfs. 10 Jahre davor hat er sich noch beide Ohren zugehalten. Wie grau es auch regnet, der Wald scheint mir gelber. Ach, was mir begegnet, erdacht ich mir selber. Die Macht der Gedichte, die innigen Küsse, die Nacht voll Gesprächen, den Sommer der Flüsse. Der Zauber der Verse im Hunger vergessen, die zärtlichen Herzen, wer hat sie besessen? Die treuen Gefährten, so lange begraben, der herbstliche Regen, wann wird er mich haben? Der Verdacht, dass die Natur vielleicht gar nichts zu sagen hat und dass er das, was ihm begegnet, selbst erdacht haben könnte, ist schon wach. Und der Wetterbericht meldet auch in den folgenden Jahren ein Tiefdruckgebiet nach dem anderen. Die gelben Hände gegen den Regen gesetzt, Tee gegen die Flugschneise, ein Wort ist länger als 10. Vom Wald her beginnt der Regen. Gleich wird es regnen, nimm die Wäsche herein. Verkauf mir den Regen gegen 2 Tränensäcke. Nicht, dass der junge Eich keinen Regen gekannt hätte, aber er ließ sich von ihm nicht verdrießen, selbst wenn er Botschaften des Vorwurfs ans Fenster trommelte. Damals, als es genügte, ein Tier zu sein. Ach, du ertrinkst im Regen der Menschlichkeit. Manchmal glückt dir ein vergesslicher Tag. Du musst wieder dorthin zurückkehren, den alten Regen trinken und Blätter gebären. Eich konnte auch Expressionismus. Aber nicht Gottfried Benn oder Georg Heim waren seine Vorbilder. Nein, noch im Alter rühmte er die hochgespannte Dichtung von Hart Crane, des unglücklichen Mannes, der die Brooklyn Bridge besungen hat und dann mit 33 von Bord der Orizaba in den Golf von Mexiko sprang. Hingehalten das Ohr in die Musik, so schlagen wieder an uns die Wellen deines Worts, braust ein verebbtes Echo. Aus einem Baum fällt ein Tropfen verschollenen Regens. Das sind Verse an einen Toten, 1930 im Debütbändchen Gedichte erschienen. Mehr an Matthias Claudius als an Crane oder Ben erinnert das traurige Lied aus dem Königswusterhauser Landboten von 1936. Wolken kommen und gehen, Wolken haben kein Ziel. Du hörst den Regen wehen, ein ewiges Spiel. Damals mussten ihm neben traurigen auch lustige Lieder einfallen. Von der Kartoffel lasst uns singen, der edlen Knollenfrucht. Lasst emsig uns ins Erdreich dringen wo man dergleichen sucht. Als unterminierender Maulwurf wird er diesen Plan 30 Jahre später, in seiner letzten Schaffensperiode, ins Werk setzen. Hier geht's weiter im Takt. Günter Eich, Träume, die vierte. Bereit? Wir befinden uns auf dem afrikanischen Kontinent. Geträumt wird aber in Moskau. Am 29. Dezember 1947 lag der Kartenzeichner Iwan Iwanowitsch Boleslawski krank in seiner Wohnung in Moskau. Er hatte eine fiebrige Grippe und schlief seit 2 Tagen mit kurzen Unterbrechungen. Er träumte viel, meist von Ländern, die er nie gesehen hatte. Es ist natürlich möglich, dass er sie während der restlichen Jahre seines Lebens noch zu sehen bekommt. Hallo, Effendi, Essen fertig! Na, endlich! Der Urwald macht hungrig. Michael, komm. Er wird wieder was Schönes zusammengebraut haben. Wir hätten einen tscherkessischen Koch mitnehmen sollen. Einen tscherkessischen Koch auf einer Expedition nach Zentralafrika. Ja, ein Tscherkesse in Zentralafrika ist nicht merkwürdiger, als wir es hier sind. Was ist denn das hier im Teller? Konserve. Also ungarisches Gulasch. Und das hier? Frisches Gemüse? Aus Urwald, sehr gut. Du willst uns vergiften, Halunke. Was denn? Das schmeckt hervorragend. Das wäre das erste Mal. Aber... du hast recht. Peter, gar nicht schlecht. Jetzt geht das Getrommel wieder an. Was bedeutet das, Kongo? Dass Effendi jetzt isst? Da hast du's. Die trommeln jede Handbewegung von uns. Warum isst ihr nicht? Schon gegessen, Effendi. Die sitzen um uns herum und starren uns an. Fällt dir das nicht auf, Michael? Sie kennen uns erst 3 Tage. Ich finde alles merkwürdig an uns. Das bedeutet nichts. Dieses Trommeln regt mich auf. Mich nicht. Essen sehr gut, Kongo. Ja, Effendi. Ja. Ja. Da grinst er. Man muss sie hin und wieder loben. Und hin und wieder tadeln. Bist du satt? Völlig. Gehen wir ins Zelt. Ein Pfeifchen rauchen. Und den Mittagsschlaf halten. Wir haben noch einen weiten Weg vor uns. Ich glaube, wir haben es mit unseren Trägern ganz gut getroffen. Was meinst du? Ich glaube auch. Willst du nicht rauchen? Nein, danke. Sag mal, wenn wir morgen... Na? Warum sprichst du nicht weiter? Ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Verkalkung mit 30 Jahren? Das ist zu früh. Mir kommt es merkwürdig vor. Michael? Ha? Was wollen wir eigentlich hier? Du bist ja seltsam. Was wir hier wollen? Ja. Eben wusste ich es noch. Ich hab's vergessen. Eben wusstest du es noch. Genauso ging's mir. Eine plötzliche Gedächtnisstörung. Bei uns beiden. Lass uns nachdenken. Lass uns nachdenken. Wir sind also irgendwo in Afrika. Im Urwald. Eine Expedition, offensichtlich. Ja. Ja. Aber was ist Ihr Ziel? Na, das Glück natürlich. Natürlich, sagst du? Ha, also gut, wir suchen das Glück. Ja. Und ausgerechnet hier? Na, warum nicht hier? Michael, ich glaube das nicht. Denk nach, Peter. Es gibt keine anderen Ziele. Warum streiten wir uns? Wir haben unsere Tagebücher, unsere Aufzeichnungen. Daraus muss es ja hervorgehen. Ja, ja. Dann kannst du schwarz auf weiß sehen, dass ich recht habe. Hoffentlich sind wir dann auf dem richtigen Wege. Fendi! Was ist? Na, komm herein! Die Träger sind fort. Alle! Was? Was soll denn das heißen, zum Teufel? Alle fort! Wo ist unser Gepäck? Auch fort! Unsere Instrumente. Unsere Aufzeichnung. Unsere Lebensmittel. Wir müssen ihnen nach, ihnen die Sachen wieder abnehmen. Ja, ohne Waffen? Meinst du, sie geben sie gutwillig her? Wir haben noch das Zelt und die zwei Feldbetten. Und zwei schmutzige Teller. Was sollen wir damit? Willst du sie durch den Urwald tragen? Und du? Warum bist du hier geblieben? Ich gehöre nicht zu ihren Stamm. Verstehst du, was sie trommeln? Hä? Sag ja oder nein. Verstehe wohl. Aber? Nicht sagen. Warum nicht sagen? Trommel für mich. Ist das etwas Schlimmes? Hä? Sag es! Die Medizinmänner befallen, euch das Gedächtnis zu nehmen. Wie macht man das? Man mischt die Würze der Thüringpflanze unter das Essen. Das also war das wohlschmeckende Gemüse. Daran erinnern wir uns wenigstens noch. Effendi, ihr werdet auch das vergessen. Gibt es ein Mittel dagegen? Ich weiß keines. Wissen es die Medizinmänner? Vielleicht. Niemand darf euch helfen. Ihr sollt dem Dämon überlassen werden. Wenn sie euch am Leben lassen, ist es gut. Wenn sie euch verderben, ist es auch gut. Sehr freundlich. Was zitterst du? Er, sie trommeln mir einen Befehl. Was für einen Befehl? Herr, ich muss fort. Hey, hey, wohin rennst du? Herr, ich muss fort. Halunke, haben wir dich dafür bezahlt? Herr, lass ihn! Womit sollen wir ihn halten? Merkst du? Sie hören auf zu trommeln. Wie heißt du? Was? Wie du heißt. Ich weiß es nicht. Gut. Ich werde dich eins nennen und mich zwei. Wo sind wir? Wo sollen wir sein? Da, wo wir immer waren. Es kommt mir vor, als wären wir früher woanders gewesen. Unsinn. Wir waren immer hier. Hier ist unser Haus. Mir ist es so, als hieße es nicht Haus, sondern Zelt. Ja, das kann sein. Aber das ist nicht unser Haus. Wir müssen fort. Warum müssen wir fort? Warum sollen wir nicht hier bleiben, wo wir sind. Wo sollen wir hin? Erinnere dich. Unser Ziel. Und das Glück. Natürlich. Und hier ist es. Nein. Hier ist es nicht. Geh. Danach. Suchen. Du nach. Du findest es woanders nicht. Ich gehe danach suchen. Leb wohl. Ich kann dich nicht halten. Leb wohl. Es geht hier durch das Gestrüpp. Narr. Elender Narr. Schlafen ist das Glück. Aber es ist mir, als fehlte mir was. Als wäre früher irgendein Geräusch da gewesen. Ja, das. Fehlt mir nichts mehr zum Glück. Die Griechen glaubten, die Sonne auf ihrer Fahrt über den Himmel riebe sich an ihrer Bahn und erzeuge so einen Ton, der unaufhörlich und ewig gleichbleibend und deshalb für unser Ohr nicht vernehmbar sei. Wie viele solcher unhörbaren Laute leben um uns? Eines Tages werden sie zu vernehmen sein und unser Ohr mit Entsetzen erfüllen. Die 50er Jahre scheinen mir ein ziemlich lebhaftes, abwechslungsreiches Jahrzehnt gewesen zu sein, auch in emotionaler Hinsicht. Dieses Nebeneinander von extremen Ängsten, frischem Aufbaugeist, leidenschaftlicher Tierliebe, schlechtem Gewissen und mörderisch angespitzten Bleistiften. Die Ohren waren damals ein sensibles Instrument. Damit ließen sich auch noch die Gefahren im Dunkeln orten, die hinter einem lauern. Töne hörbar zu machen, die von der Sonne und anderen Körpern rühren. Ambitioniertes Projekt. Aber natürlich, wohin gehen all die Laute, die wir von uns geben, die Geräte verbreiten? Es könnte sein, dass sie sich irgendwo sammeln. Selbst das nächtliche Stöhnen aus einem Hinterhof von 1985. Irgendwo sind alle Seufzer aufgehoben. Herr Eich, Sie sind doch, wenn ich mich recht entsinne, aus dem Kreis der Kolonne hervorgegangen, der sich im Jahre 1930 etwa um den Verleger Jess in Dresden scharte. 1949, noch vor Beginn von Eichs rasanter Hörspielkarriere, führte Karl Schwedhelm, Redakteur des Süddeutschen Rundfunks, ein Gespräch mit dem Lyriker Günter Eich. Was war eigentlich damals der Zweck Ihres Zusammenschlusses zu dieser Werkgruppe? Das war ein sehr loser Zusammenschluss und existierte eigentlich nur theoretisch durch die Zeitschrift Die Kolonne, die damals von Martin Raschke und Kunert herausgegeben wurde. Dazu gehörten doch auch Namen wie die Elisabeth Langgesser und Peter Huchel. Ja, Horst Lange. Horst Lange oder Schäfer. Oder Schäfer, ja. Walter Bauer. Es ist eine ganze Anzahl von Dichtern, deren Namen auch heute noch einen sehr guten Klang hat und die inzwischen eine Anzahl wirklich wertbeständiger Bücher haben erscheinen lassen. Außer Raschke, der ja im... Der ist 1944 gefallen, ja. Kriege fiel. Für Eich war der Kolonnekreis eine lebenslang tragende Gemeinschaft von Dichtern. In seinen Korrespondenzen, in seinen persönlichen Beziehungen, überall tauchen bis zu seinem Lebensende die alten Freunde aus dem Kolonnekreis auf. Der Rundfunkforscher Hans-Ulrich Wagner nennt es Eichs Netzwerk. Und da bildet er mit Martin Raschke, Adi Kunert, Horst Lange oder Schäfer, um so ein paar Namen zu nennen, einen Kreis und der kristallisiert sich um die Zeitschrift Die Kolonne in Dresden. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt für ihn, weil in dem Moment wird er zum Schriftsteller. 1932 erklärt er, ich werde freier Schriftsteller. Also das ist genau während dieser Kolonnezeit. Und diese Verbindungen, diese Freundschaften mit diesen gleichaltrigen Autoren, also zwischen 1900 und 1910 geboren, das ist die Generation, die junge Generation, die dort entsteht, die halten ein Lebtag lang. Nach dem Getöse von Expressionismus, Dadaismus und Surrealismus und vor dem Getöse von Terror und Krieg waren viele deutsche Dichter in die Wälder geflohen. Der fromme Wunsch, dass die Kirche im Dorf bleiben soll, scheint ein Übriges getan zu haben. Goethe hatte ihnen den Pantheismus gepredigt und sie haben sich von ihm gern mit heidnischem Wasser taufen lassen. Elisabeth Langesser oder Christine Lawand bekannten sich lieber gleich zum angestammten Gottesglauben. Oskar Loerke, Wilhelm Lehmann und Karl Krolov dagegen begründeten eine naturmagisch-antike Schule. Der Schriftsteller Wilhelm Genazzino, 36 Jahre jünger als Eich, sieht gerade in dieser magischen Haltung eine große Qualität des Dichters. Das ist ja sozusagen die große Stärke von Eich gewesen, also diese Art von Magie sozusagen aus nichtigem Anlass zu entfalten, und das ist ja auch in seinen Gedichten dann immer stärker geworden, auch in späteren Hörspielen. Also diese Art von Magie, und so hat man ihn ja auch später dann genannt, den Magier oder auch den Zauberer zum Beispiel. Die Naturlyriker des Kolonne-Umfelds waren Fährtenleser, Moosdeuter, Kreuzchendolmetscher. Der alte römische Beruf des Auguren, nämlich Vogelzugdeuters, oder des Haruspeks, des Eingeweidebeschauers, kam zu neuer Ehre. Aber was sie gelesen hatten, kleideten diese Dichter in durchaus geheimnisvolle Worte. Der Feldherr oder Wirtschaftslenker, der sich von solchen Wahrsagern hätte leiten lassen, wäre mit Sicherheit nicht bis Stalingrad oder an die Wall Street gekommen. Ihre Naturmagie war Schriftmagie, Hieroglyphenkunde. Haben Eichs Kollegen sich gegenseitig auch Beeren ins Ohr geflüstert? Himbeerchen? Bestimmt. Haben sie ebenfalls dem Regen gelauscht? Manchmal. Haben sie in ihm Botschaften des Vorwurfs vernommen? Das wohl weniger. Ich muss sagen, dass diese Eichgedichte wirklich eine Zauberei waren. Inmitten einer völlig zerstörten Landschaft in einem Land des Jammers und der Sprachlosigkeit und der Ratlosigkeit auch, kamen nun Eichs Gedichte daher wie etwas unerhört Neues und Behutsames und Versprechendes und Geheimnisvolles. Denn es war ja nicht so, dass man jedes Gedicht durchschauen konnte. Es gab viele rätselhafte Dinge darin, aber die waren nicht beschwerlich, sondern sie halfen einem weiter in der Erkundung dessen, was wir verloren hatten durch den Krieg und auch durch die Nachkriegszeit. Regen blieb Eichs Obsession. Er passte in seine chinesische Malerei, die lakonisch und monoton ist, wo andere üppig und sinnlich sind. Hören wir einen weiteren Ausschnitt aus dem Interview, das Herr Schwedhelm 1949 gegeben hat. Wenn man Ihre Gedichte liest und dann etwas darüber erfährt, dass Sie sich mit Sinologie beschäftigt haben und Sinologie studiert haben, dann wird einem manches in der Bildsprache in dieser Verse klar. Hier hat sich der Interviewer Schwedhelm wohl auf seine Intuition verlassen. Aber er liegt damit gar nicht mal so verkehrt. Von der heutigen Sinologie, vom Hamburger Professor Hans Stumpfeld etwa, wird das bestätigt. Eichs Verse verdanken ihren chinesischen Vorbildern manches, schreibt er. Dann wird einem manches in der Bildsprache in dieser Verse klar. Diese äußerste Vereinfachung, das Zusammendrängen auf ganz wenige Linien im Wort, die etwa Ähnlichkeit haben mit den ostasiatischen Tuschzeichnungen. Ich weiß nicht, ob Sie selbst diese Verwandtschaft auch empfinden, aber mir ging es beim Lesen der Gedichte so. Ja, ich empfinde auch eine gewisse Verwandtschaft überhaupt des Gedichtes, sagen wir, zu einem chinesischen Schriftzeichen, wo also der Sinn konzentriert ist, wo es nicht alphabetisch, lautlich das Wort ausgedrückt wird, sondern durch ein Sinnbild, also in äußerster Komprimierung. Und das Gedicht in allen seinen Strophen eine Ganzheit darstellt, ja. Nicht die einzelne Zeile für sich genommen werden soll. Es ist das Ganze ein Zeichen sozusagen, eine Hieroglyphe. Mit Ezra Pound oder Henri Michaux träumte Eich einen der seltsamsten Träume des 20. Jahrhunderts. Das Gedicht sollte wie ein chinesisches Zeichen ein Konzentrat der Welt sein. Das chinesische Zeichen sieht dem Ding, das es bedeutet, manchmal noch entfernt ähnlich. Zumindest wenn man die Augen etwas zusammenkneift. Das Zeichen für Baum hat dann Äste. Das Zeichen für Herz hat Kammern. Die chinesischen Zeichen sind noch ein wenig Piktogramm. Sie sind noch Ideogramm. Sie sind nicht so entsetzlich leer wie unsere Buchstaben. So scheint es und so träumte man. Eich träumte mit und dachte sich das Gedicht als Kalligramm, als Verdichtung. Das Gedicht als Kalligramm war eine Welt in der Nussschale. Manch einem kommt der Wald deutsch, Eich kam er chinesisch vor. In seiner Lakonie, in seiner Kargheit, aber auch in seinem Traum von der Lesbarkeit der Welt blieb er ein Chinese, ein Alter. Eines habe ich, Karl Karst, bis heute ganz stark in Erinnerung. Wir saßen, Ilse Eichinger, Miriam Eich und ich, in Frankfurt zusammen. Hatten eine ganze Reihe von Fotos auf dem Tisch ausgebreitet und Miriam brachte immer noch einen Karton mehr und dann wurden das Berge von Fotos und Ilse Eichinger schob immer die einen oder anderen zur Seite und dann zeigte sie auf ein Foto und da hatte er eine Haltung und auch Kleidung an, die mich dann zu der Frage bewog, wie war das Verhältnis Günter Eichs zur Sinologie, zur asiatischen Kultur, zur Literatur Asiens? Und dann war es so, dass sie fast in sich selbst zurückfiel. Sie war ja auch schon eine betagte Dame zu der Zeit damals und offensichtlich Bilder sah und dann wie aus einer Traumwelt zurückkam, nach wenigen Sekunden sagte, er war immer ein Chinese. Der buddhistische Gleichmut war Eich nicht immer gegeben und mit den Jahren immer weniger. Dem Regen lässt sich lauschen, wenn er stundenlang aufs Pflaster prasselt, wenn er ans Fenster klopft. Aber nach 1945 hatte er das Lebendige, das Einschmeichelnde, das Beruhigende verloren, das er früher noch besaß. Ja, also, ich komme noch nicht ganz darüber hinweg, dass der Regen, so unverständlich er auch redet, Eich dennoch eine Botschaft des Vorwurfs geflüstert hat. Regen aufsässig? Regen spöttisch? Ja, vielleicht. Aber hat sich da jemand etwas vorzuwerfen? In ganz wenigen Gedichten scheint es tatsächlich so zu sein. Dazu müssen wir nun allerdings wirklich rausgehen, tief in den Wald hinein. Es wird ein bisschen ungemütlich. Es ist Jagdsaison. Wildwechsel. Schweigt still von den Jägern. Ich habe an ihren Feuern gesessen. Ich verstand ihre Sprache. Sie kennen die Welt von Anfang her und zweifeln nicht an den Wäldern. Zu ihren Antworten nickt man. Auch der Rauch ihres Feuers hat recht und geübt sind sie, den Schrei nicht zu hören, der die Ordnungen aufhebt. Nein, wir wollen fremd sein und erstaunen über den Tod, die ungetrösteten Atemzüge sammeln, quer durch die Fährten gehen und an die Läufe der Flinten rühren. Wildwechsel, 1961 veröffentlicht, ist Nelly Sachs gewidmet, die 1940 in allerletzter Minute dem sicheren Tod im Vernichtungslager entkam. In dem Gedicht spricht einer von den Jägern als von Kennern und Spurendeutern der Natur. Anspielung vielleicht an Hermann Görings gepriesenes Talent im Lesen von Losungen? Losungen, jägersprachlich für Kot. Hirschkötel, wie alt? Wann ist das Wildschwein zuletzt hier gewesen? Wie viel Stück Rehwild sind hier gezogen und so weiter? Der da in Wildwechsel spricht, hat jedenfalls die Sprache der Jäger verstanden. Er war vielleicht nicht einer von ihnen, er hat nicht geschossen. Aber er hat auch nicht an ihre Flinten gerührt. Er hat sie ihnen nicht aus der Hand geschlagen. Jetzt sagen Sie mal, hält sich einer, der so ein Gedicht schreibt, für ganz unschuldig? Kann er sich freisprechen? Es scheint, Günther Eich war von mehr Zweifeln geplagt als diejenigen, die ihm die Unbedenklichkeitsbescheinigung ausgestellt haben. Zukünftige Gedenkstätte. Die Sonne Bauern schlau und ein Gelände gut für Manöverschäden. Hier trifft sich die 5-Uhr-Lage. Hier wird der Nachschub von Gliedmaßen und Gedärm besprochen. Hier spitzt der Generalstab die Lippen zum Stiefelkuss. Eich, glaube ich, hat eine Sache gemacht, dass er sich nicht auf diese Schiene der billigen Exkulpation, wie sie durchaus sehr vielfach vertreten worden ist, eingelassen hat. Das heißt also, der Vertreter Frank Thies als Idealbegriff, der gesagt hat, wir mussten das aushalten, wir konnten gar nicht anders, wir konnten ja gar nicht emigrieren und eigentlich sind wir sogar die Besseren, weil wir haben ausgehalten, wir sind auch jetzt die Besseren, weil wir das miterlebt haben, da haben wir sozusagen einen Erfahrungsvorsprung in der Nachkriegszeit. Das hat Eich für sich nie in Anspruch genommen, das war nie die Argumentationshaltung von Günther Eich, sondern er war einer, der diese Art von Anfälligkeit ja schon wieder auf so einer symbolischen, aber das meine ich jetzt nicht ausweichenden, sondern wirklich sehr ernsthaft symbolischen Ebene als die Sündenanfälligkeit des Menschen. Das heißt, es ist die Fehlbarkeit des Menschen an sich auch, die sich eben zeigt und wo quasi man nur an sich selbst, an der Gesellschaft arbeiten kann, wo man Aufklärung betreiben kann. Und diese Auseinandersetzung mit sich selbst, mit der Situation eines Menschen, eines Künstlers, eines jungen Literaten in einem solchen System, die hat er intensiv mit sich in seiner Literatur geführt. Das war auch garantiert einer der Punkte, die ihn in den 50er und 60er Jahren enorm menschlich belastet hat. Günther Eich ist Studienabbrecher. Und vorher war er auch noch Langzeitstudent. 1925 war es, da zog er nach Berlin und begann Sinologie zu studieren. Später kam noch Handelsökonomie dazu. Für die Sinologie ist er 1928 auch mal ein Jahr nach Frankreich gegangen und hat in Paris studiert. Der Drang zum Schriftsteller war dann aber doch stärker als der zum Orientalisten. Und so brach er 1932 das Studium ab und erklärte, er werde jetzt freier Schriftsteller. Das hängt mit den Aufträgen vom Rundfunk zusammen, dass er meint, sich das leisten zu können, als freier Schriftsteller zu existieren. Herr Wagner, konnte das gut gehen? Das ist, wenn man so will, der denkbar ungeeignetste Zeitpunkt, diese Entscheidung zu treffen, nämlich ein paar Monate vor Amtsantritt von Hitler vom Dritten Reich. Und jetzt hat er sich in diese Maschine reinbegeben. Er ist drin, er muss quasi durchstarten. Und das ist der Grundkonflikt, der sich jetzt dann einfach ergibt, als im Januar 1933 neue Machthaber an der Regierung sind. Er startet durch, er macht im Dritten Reich Rundfunkkarriere. Und das geht gut, das geht wirklich finanziell hervorragend. Er wird bis 1939, bis 1940 ja der ein oder einer der meistbeschäftigten Autoren im Rundfunk des Dritten Reiches sein. Ach du Schreck, was für eine Enttäuschung. Dabei hat er doch in seinen Reden und in Träume immer so eindringlich gemahnt und gewarnt. Achtung, Achtung, die Apparate, Vorsicht, Leute, Sprachlenkung, die Mächte, seid wachsam, wir sind umzingelt. Also immer Sand ins Getriebe, immer rein da, mit beiden Händen. Kein Öl, niemals. So kannte ich Günther Eich bisher. Etwa aus seiner Rede anlässlich der Verleihung des Preises der Kriegsblinden 1952. Setzt man die innere Kraft des Menschen zu Rückzugsgefechten ein, ist freilich die Niederlage gewiss. Wir wollen diese Kraft als einen Kern, als Kristallisationspunkt betrachten, an sie glauben und sie pflegen, dem Hohn jener Kommissare und Manager zum Trotz, die emsig bemüht sind, die Erde endgültig zum Konzentrationslager zu ordnen. Es könnte dann geschehen, dass insgeheim eine Kraft herangewachsen ist, die ihnen ihr Programm undurchführbar macht. Der furchtlose Eich im fast aussichtslosen Kampf gegen ein großes Konzentrationslager. Aber, unbestechlich, hebt Teiresias die Stimme. Nein, mich ergreift kein freudiger Schauer angesichts der Macht. Noch eindringlicher, noch sensibler 1959, anlässlich der Verleihung des Büchnerpreises. Ich finde sie abscheulich, wo immer sie beansprucht oder erlistet, erkämpft, erzwungen oder wohl erworben sei. Das Ach, das sie enthält, und die Nacht, auf die sie sich reimt, das ist sie, der Seufzer und die Finsternis in unserem Leben. Dass die Macht die Sprache für ihre Zwecke einrichtet, sollten wir wissen, seitdem es ein Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda gegeben hat. Leider wissen wir es nicht. So klingt der Sand des Günter Eich. 1959 ausgestreut, von Radiosendern gesiebt, von manchem Presseorgan verbaut. Und dazu, zu diesem hohen moralischen Ton, wollte der Hinweis nicht so recht passen, Eichs quantitativ produktivste Zeit als Radiodichter sei längst gelaufen. Die sei nicht in die 50er Jahre gefallen, sondern in die 30er und 1940 schon wieder vorbei. Günter Eich war ein, muss man sagen, Karl Kahrs, für den gleichgeschalteten Rundfunk des Nationalsozialismus eifrig tätiger Brotschreiber. Er hat alles Mögliche gemacht. Also wir würden heute sagen, ein ziemlich gut situierter Feature-Schreiber, Landschaftsberichterstatter und so weiter und auch Hörspielautor. War Eich ein Honk? Nein, er war kein Honk. War Eich PG? Nein, er war auch kein PG. Sehr gut. Er hat die Mitgliedschaft in der NSDAP zwar beantragt, aber nicht erhalten. Der Antrag blieb liegen oder wurde offensichtlich nicht bearbeitet. Der Andrang war so stark. Das ist vielleicht mal eine gute Nachricht, nicht wahr? Ja, danke vielmals. Eichs Wirken im nationalsozialistischen Rundfunk summierte sich zu rund 150 Hörfolgen, Hörspielen und Funkbearbeitungen. Hans-Ulrich Wagner teilt dieses Material in drei Gruppen. Erstens harmloses und künstlerisch unbedeutendes wie die Monatsbilder des märkischen Landmannes. Zweitens vielbeachtete und manchmal auch literarisch überzeugende Sendungen. Dazu gehört zum Beispiel die Weizenkantate. Drittens unzweifelhaft kompromittierende Beiträge. Darunter fällt das Hörspiel »Rebellion in der Goldstadt«. Mit ihm hatte Eich 1940 seinen Beitrag zu einer von Josef Goebbels bestellten anti-englischen Kampagne geliefert. Man wusste ab den 70er, 80er Jahren, wie viel Günter Eich im Dritten Reich geschrieben hat. Man wusste auch zu einem gewissen Zeitpunkt, das war so, glaube ich, Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, dass er sein letztes Hörspiel 1940, Rebellion in der Goldstadt, geschrieben hat, aber es gab kein Manuskript und es gab keinen Tonträger. Durch diesen glücklichen Umstand, dass in einem tschechischen Archiv alte RRG-Aufnahmen, also Aufnahmen von der Reichsrundfunkgesellschaft, den Krieg überdauert hatten, hatte man plötzlich die Produktion dieses 1940 gesendeten Hörspiels. Wenn man Rebellion in der Goldstadt heute zum ersten Mal hört und dabei die heftige Debatte im Ohr hat, die das Stück 1993 ausgelöst hat, wenn man es dann in Erwartung einer Sensation hört, dann ist man fast ein wenig enttäuscht vor Erleichterung. So ging es mir jedenfalls. Ich dachte, ist doch gar nicht so schlimm. Geht doch. Manche Globalisierungsgegner reden auch nicht so viel anders. Und was manchmal in den Zeitungen an Stereotypen über wohlhabende US-Amerikaner verbreitet wird, geht auch auf keine Kuhhaut. Ein Sophist hätte mit Eichs Rebellion ziemlich leichtes Spiel für die Behauptung, das Stück lege auf subtile Weise den Rassismus der weißen Minenarbeiter offen. Die werden dramatisch wirkungsvoll als die guten, bemitleidenswerten aufgebaut und dann, kaum haben sie Fallhöhe erreicht, runtergestürzt durch ihre rassistischen Äußerungen über ihre afrikanischen Kollegen. Naja, gut, diese eine Szene da, in der alte englische Kapitalisten beisammensitzen und sich über ihre Besitzungen aller Welt unterhalten, über die Möglichkeiten da, noch mehr Gewinn rauszupressen. Wie diese Herrschaften beschrieben werden, das ist schon haarsträubend. Richtig plumpe Nazi-Agitation. Und der grausame Schluss fällt auch noch auf. Der hat ebenfalls so was dumpf Emotionalisierendes. Aber sonst kann man über dieses Stück leicht vergessen, dass das Kompromittierende weniger in ihm selbst als in der Tatsache zu finden ist, dass Eich es überhaupt geschrieben hat, im Bewusstsein seiner propagandistischen Verwendung. Blöder Fleck. Und ich muss für mich sagen, weder zum Guten noch zum Schlechten würde ich ein Urteil fehlen. Noch einmal Karl Karst, mit Axel Viereck zusammen Herausgeber der gesammelten Eichwerke. Günther Eich hat in dieser Zeit gelebt, geschrieben, gearbeitet, getan, hat dem gleichgeschalteten Rundfunk Material geliefert. Gutes Material, muss man sagen. Wie schrecklich. Ja, klar, hat er gemacht. Und er war kein Nationalsozialist. Er war noch nicht mal annähernd ein Ideologe. Und er war schon gar kein, sagen wir mal, Menschenverachter. Er war auch kein menschenfeindlicher Typ. Er war ein hochsensibles, ja, literarisches Wesen. Das bezweifelt hier auch keiner, oder? Hans-Ulrich Wagner? Auch hier ist Günter Eich wieder eine faszinierende Persönlichkeit. Und zwar, weil er wieder die Widersprüchlichkeit in der Nachkriegszeit verkörpert. Zum einen, er ist ein Autor, der sich nicht öffentlich intensiv mit dieser Art von Verstrickung auseinandersetzt. Das heißt, er hat durchaus eine ganze Zeit lang bewusst versucht zu verunklaren, was da im Dritten Reich alles von ihm geschrieben worden ist, was da alles gemacht worden ist. Er ist nicht offensiv an die Öffentlichkeit mit diesen Sachen gegangen. Moment mal, er ist doch immerhin einmal an die... Nee, nicht an die Öffentlichkeit. Aber er hat einmal einen privaten Brief geschrieben, aus dem Hans-Ulrich Wagner selbst in seinem Buch zitiert. Eichs früherer Weggefährte Willi Fese brauchte Auskünfte für einen Artikel über die innere Immigration. Da wollte er Eich mit reinnehmen. Ich kenne den Brief nicht ganz. Nur diesen einen, im Feuilleton breitgetretenen Schnipsel, Eichs erfreuliche Antwort. In den Aufsatz »Das heimliche Deutschland« passe ich nicht recht herein. Ich habe dem Nationalsozialismus keinen aktiven Widerstand entgegengesetzt. Jetzt so zu tun, als ob, liegt mir nicht. Ja, das ist der gute Eich. Brav. So habe ich ihn gern. Sehr sympathisch. Fast mutig. Fehlt nur, dass er noch sagte, ich habe zwar keinen aktiven Widerstand geleistet, aber ich habe mit Gedichten über die Kartoffel die Menschen in eine Art Starre versetzt, so dass sie dem Regime nicht mehr mit voller Kraft dienen konnten. Na gut, weiter. Herr Wagner, ich habe Sie unterbrochen. Er ist nicht offensiv an die Öffentlichkeit mit diesen Sachen gegangen. Gleichzeitig ist er einer derjenigen Autoren der Gruppe 47 und des literarischen Nachkriegs-Establishment, der total intensiv in seiner Literatur sich mit Verstrickung, mit Anfälligkeit beschäftigt. Das ist sehr subtil, das geschieht literarisch, das geschieht auf dieser symbolischen Ebene. Das ist die gekaufte Prüfung, das sind die Träume und so weiter. Also das heißt, wenn man das weiß, wenn man das als Nachgeborener weiß und diese Texte daraufhin liest, entdeckt man einen unheimlich intensiv sich mit sich selbst, seiner eigenen Verstrickung, seiner eigenen Fehlbarkeit beschäftigenden Autor. Das macht ihn enorm faszinierend und da ist er sehr viel weiter als andere Autoren. Wenn die damals schon Internet gehabt hätten, dann wäre die ganze Subtilität nie zustande gekommen. Niemand hätte Zeit gehabt, mit sich selbst zu ringen, bevor der Erstbeste es mit seiner Suchmaschine ans Tageslicht gezerrt hätte. Dann wäre von Anfang an klar gewesen, der und der hat das und das veröffentlicht und da steht's. Im Online-Katalog eines Antiquariats wird alles sauber aufgelistet. Aber sie hatten eben noch kein Internet. Also. Herr Eich, planen Sie, weitere Hörspiele zu schreiben? Tja, was sind Pläne, was sind Entwürfe? Das kann ich eigentlich immer sagen, wenn es fertig ist. Dann habe ich es geplant und es ist dann da. Mhm. Planen tue ich immer sehr vieles und

auf, denn eure Träume sind schlecht. Bleibt wach, weil das Entsetzliche näher kommt. Auch zu dir kommt es, der weit entfernt wohnt von den Städten, wo Blut vergossen wird. Auch zu dir und deinem süßen Nachmittagsschlaf, worin du ungern gestört wirst. Wenn es heute nicht kommt, kommt es morgen. Aber sei gewiss. O angenehmer Schlaf, auf dem Kissen mit roten Blumen. Ein Weihnachtsgeschenk von Anita, woran sie 3 Wochen gestickt hat. O angenehmer Schlaf, wenn der Braten fett war und das Gemüse zart. Man denkt im Einschlummern an die Wochenschau von gestern Abend. Osterlämmer, erwachende Natur, Eröffnung der Spielbank in Baden-Baden. Cambridge siegte gegen Oxford mit 2,5 Längen. Das genügt zum Nachdenken. Oh, dieses weiche Kissen, Daunen aus erster Wahl. Auf ihm vergisst man das Ärgerliche der Welt, wie jene Nachricht zum Beispiel. Die wegen Abtreibung Angeklagte sagte zu ihrer Verteidigung: Die Frau, Mutter von 7 Kindern, kam zu mir mit einem Säugling, für den sie keine Windeln hatte und der in Zeitungspapier gewickelt war. Nun, das sind Angelegenheiten des Gerichtes, nicht unsere. Man kann nichts dagegen tun, wenn einer etwas härter liegt als der andere. Und mit der Wasserstoffbombe wird es auch noch einige Zeit dauern. Oh, du schläfst schon. Wache gut auf, mein Freund. Ja, langsam aufwachen. Aber nicht hektisch werden. Das war erst der 5. Traum. Ganz in Ruhe den Kopf heben, vielleicht etwas abkühlen. Haben Sie Eis zur Hand? Es folgen noch einige Jahre, einige schwere Jahre für Eich. Jetzt auch mit häuslicher Tristesse. Bis er sich endlich daraus erheben und aufsteigen wird. Sind Sie bereit? Die hat mich erheitert, dass ich springen grad mich. Sie ist eine schöne Erfindung, das schöne Geschlecht. Wenn einer das Geringste ging Frauenzimmer, sagt, so hat das mit mir zu tun. Gut, jetzt ist der Moment gekommen, noch einmal die Frage nach seiner ersten Frau zu stellen. 1936 lernt Günter Eich die Schauspielerin und Kabarettistin Else Anna Burg kennen. Seit Juni 1940 ist er mit ihr verheiratet. Eine offensichtlich unglückliche Gattin bzw. Gattenwahl. Das geht aus den Informationen in Wagners Buch Günter Eich und der Rundfunk hervor. Schon wieder 1940. 1940 scheint für Eich ein problematisches Jahr gewesen zu sein. Lesen Sie. Die zuletzt als Truppenbetreuerin verpflichtete Schauspielerin wird bei Ende des Krieges von den Amerikanern in Erlangen als Spionin verhaftet und interniert. Ihre Alkohol- und Drogenabhängigkeit, in Klammern Morphium, wird immer offensichtlicher. Die Ehe ist durch dem Ehemann seit langem bekannte Eskapaden der Schauspielerin während der Kriegszeit zerrüttet. Es kommt noch schlimmer. Im Dezember 1947. Ach nein, das möchte ich nicht hören. Das ist zu traurig. Bitte nur noch das Ende vom Lied. In einer Kurzfassung. Günter Eich hält die Belastung nicht mehr länger aus, schreibt Wagner. Vom März 1948 an betreibt er ein Ehescheidungsverfahren, das am 31. Oktober 1949 zum Erfolg führt. Also da ist er dann endlich wieder richtig frei und kann neu beginnen. Das kann er beileibe nicht. Denn zum einen hat Else Burg bei der Scheidung hohe Forderungen erhoben, zum anderen hat sie mit ihrer Morphiumsucht einen Berg Schulden angehäuft, den Eich noch einige Zeit abtragen muss. Okay, also er ist 1949 geschieden, psychisch angeschlagen und finanziell ruiniert. Wagner spricht von einem persönlichen Scherbenhaufen, immensen Schuldenberg und pekuniären Wellental. Recht anschaulich. Da das Meer und ein Wellental, dort Festland mit Scherbenhaufen und Schuldenberg. In seinem Porträt »Tränen in Marktbreit« zeichnet Hans-Werner Richter ein Bild dieses Günter Eichs des Jahres 1949. Eines Tages kam er zu mir und schlug mir eine Stadt als Tagungsort der Gruppe 47 vor. Es war eine kleine Stadt und sie hieß Marktbreit. Sie sei, sagte er, etwas abgelegen, dort seien wir ganz unter uns. Ich war damit einverstanden, wollte aber die Stadt vorher kennenlernen. So fuhren wir beide im März 1949 nach Marktbreit. Wir saßen in einem Dritte-Klasse-Abteil auf geschwungenen Holzbänken und er sprach von seiner Frau, die gerade gestorben war, wenige Tage zuvor, was ich erst jetzt erfuhr. Ich hatte seine Frau nur zweimal gesehen und jedes Mal hatte mich ihr Anblick erschreckt. Etwas Verfallenes, Hexenartiges war von ihr ausgegangen. Ihre viel zu langen Fingernägel gaben ihren nervösen Händen etwas Krallenartiges. Ihre Augen flackerten leicht, wenn man sie ansprach. Und ihre Antworten waren stockend, mehr geflüstert als gesprochen und oft unverständlich. Mir wurde nicht ganz klar, wie sie gestorben war. Aber ich saß ihm gegenüber und hörte ihm zu. Sie war morphiumsüchtig, sagte er. Und nach erfuhr ich die Geschichte dieser Ehe. Er hatte sehr gelitten, mehr vielleicht, als er mir eingestand. Immer wieder war er gezwungen gewesen, Morphium zu beschaffen. Dabei sei er die schwierigsten Wege gegangen. Immer wieder habe er sich erniedrigen müssen. Er erzählte mir nicht alles. Und alles war wohl auch nicht erzählbar. Er schwieg zwischendurch, oft eine halbe Stunde lang, und sah zum Fenster hinaus. Ich versuchte mir das vorzustellen, sein Leben in diesen Nachkriegsjahren in einem kleinen Zimmer, einem zerbombten Haus in alten, verschlissenen Möbeln, mit dieser kranken, süchtigen Frau, arm, ohne Geld und immer auf der Suche nach Morphium. Es war Nachmittag, als wir in Marktbreit ausstiegen. Wir blieben vor dem Bahnhofseingang stehen, es regnete leicht und wir wussten nicht, wohin wir gehen sollten. Er stand mir gegenüber, sein Gesicht nicht weit von dem meinen entfernt, und plötzlich liefen Tränen über dieses Gesicht. Er sagte, er stammelte es fast. Sie hätte nicht sterben müssen, nein, das hätte sie nicht. Er weinte und für einen Augenblick schien er mir völlig verzweifelt. Er gab sich die Schuld am Tod seiner Frau. Er hätte sie aus der Anstalt zurückholen müssen, wohin er sie wenige Wochen vor ihrem Tod gebracht hatte. Er hätte anders handeln müssen, ganz anders. Er bezichtigte sich der Schuld und wartete doch gleichzeitig auf eine Antwort von mir. Ich versuchte ihn zu beruhigen. Jetzt empfand ich echtes Mitgefühl für ihn. Ja, ich wollte ihn trösten. Ich musste ihm darüber hinweghelfen, bevor wir in die Stadt gingen. Es fiel mir schwer, sehr schwer. Ich sagte etwas von der Unabwendbarkeit des Schicksals. Er hätte sie nicht retten können. Er sei völlig schuldlos. Es waren Worte, Allgemeinplätze, die jeder hätte sagen können. Doch er beruhigte sich. Vielleicht waren es gerade diese nichtssagenden Worte, die er in diesem Augenblick brauchte. Ziemlich anrührende Geschichte, nicht wahr? Eine kleine Korrektur zu der Angabe, Else Burg sei 1949 gestorben. Sie lebte noch bis 1951. Die von Eich eingereichte Scheidung wurde erst zum 1. November 1949 ausgesprochen. Vielleicht hat Hans-Werner Richter aus melodramatischen Gründen zwei Ereignisse zusammengezogen. Das Apriltreffen der Gruppe 47 fand jedenfalls wirklich im Jahr 1949 in Marktbreit statt. Ansonsten? Ein kleines Rätsel bleibt. Und Eich mochte Fragen lieber als Antworten. Er fand Fragen vielleicht adäquater in Aussagen zur Welt. Und vielleicht fand er auch in einer Welt voller Antworten mit unabsehbaren Folgen das Fragen als Haltung wichtiger als das Um-sich-Werfen mit Antworten. Ja, genau. Antworten machten ihn misstrauisch. Mehr wollte ich gar nicht sagen. Und feststellen, Eich hechtete nach dem Krieg nicht gleich ins nächste Radiostudio. Wenn man seine Geschicke in den ersten Nachkriegsjahren verfolgt, gewinnt man sogar den Eindruck, dass er diesen Schritt zu vermeiden suchte. Er wollte als Lyriker Fuß fassen, was ihm mit der neuen Kahlschlagdichtung auch gelang. Seine Veröffentlichungen in Printmedien erregten so viel Aufmerksamkeit, dass Alfred Andersch ihn schon 1949 in seinem Radiofeature über die Gruppe 47 eine der wichtigsten künstlerischen Kräfte nannte. Als er ein Jahr später den Preis der Gruppe 47 für seine Gedichte erhielt, berichtete sogar das Nachrichtenmagazin Spiegel über ihn. Die finanziellen Einkünfte aus Lyrikpublikationen wurden in dem Artikel auch angesprochen. Genau 13,54 Mark verdiente Eich am Verkauf des Gedichtbandes Abgelegene Gehöfte im vierten Quartal 1949. Nun muss man bedenken, 13,54 Mark, das war damals ein Haufen Geld. Damit konnte man zu zweit richtig gediegen essen gehen. Aber nur einmal. In einem Brief vom September 1950 an die Witwe seines durch Bauchschuss gefallenen Freundes Martin Raschke beschreibt er seine Situation. Dass ich seit Ende vorigen Jahres geschieden bin, weißt du wohl. Ich begann das Jahr 1950 mit 6.000 D-Mark Schulden, aber guten Mutes. Ich hoffe, zu Weihnachten auf dem Plus-Minus-Null-Punkt angelangt zu sein und darf nicht daran denken, meine abgerissene Erscheinung mit einigen Textilien und mein Zimmer mit Möbeln zu versehen. Die monatelange Jagd der Gläubiger auf mich hat meine chinesische Ruhe etwas zerstört, aber tief drinnen bin ich zufrieden. Die Schulden, die Eich aus seiner ersten Ehe mit einer Morphinistin zu tragen hatte, lasteten schwer auf ihm. So kam es, dass er, der sich doch in erster Linie als Lyriker sah, einen Versuch machte, im Filmgeschäft Fuß zu fassen. Erfolgreich, aus unserer Hörspielperspektive. Die Sache ging einigermaßen daneben. Und wahrscheinlich aus denselben Gründen, aus denen er 17 Jahre später nicht aufs Fernsehspiel umsteigen wollte. Ich heißt ja. Das, dass Sie jetzt auch auf das Fernsehspiel umsteigen? Nein, das will ich damit nicht sagen. Also ich glaube, ich bin für das Fernsehspiel völlig unbegabt. Wie gesagt, ich kann nichts sehen. Hm. Ich bin optisch nicht so begabt wie... Vielleicht bin ich akustisch auch nicht begabt, aber ich bilde es mir ein, es ist mehr. Im Lichte dieser Bemerkung sollte vielleicht auch mal seine spätere Hinwendung zur sogenannten Maulwurf-Prosa gelesen werden. Dazu kommen wir noch. Einen Moment, es ist noch das Jahr 1950. Wir sitzen bei ihm im Juche, in seiner kleinen Dachwohnung in Geisenhausen bei München, die er Anfang November nach der Scheidung von seiner ersten Frau wieder beziehen konnte. Er ist völlig abgerissen, beim Film gescheitert und nun endlich soweit, beim Rundfunk neu anzufangen. Mit knirschenden Zähnen und düsteren Träumen, wie wir heute Abend hören. Aber dennoch. Herr Eich, eine umfangreichere Frage. Wie kamen Sie überhaupt zum Hörspiel? Es ist bekannt, dass Sie vor dem Kriege schon sehr viele Hörspiele und Bearbeitungen geschrieben haben. Wie kamen Sie zum Hörspiel? Ja, und zunächst ganz zufällig, weil man, wenn man sich dazu entschließt, von der Schriftstellerei zu leben, man natürlich alle möglichen Einnahmequellen anvisiert. So bin ich also auch eines Tages zum Rundfunk gekommen. Zweimal ging Günter Eich eine Liaison mit dem Rundfunk ein. Beide Male nicht aus Begeisterung für das Medium Radio, sondern aus wirtschaftlichen Gründen. Nachträglich stellt sich doch heraus, dass das nicht nur ein Zufall war, denn allmählich bin ich dahinter gekommen, dass ich ein akustisch aufnehmender Mensch bin, also kein optisch orientierter Mensch. Also ich lebe mehr vom Ohr als vom Auge her. Ja, es fällt mir also leichter... Oder sagen wir, es fällt mir schwerer, visuelle Eindrücke zu realisieren als akustische. Die Radiolandschaft in Deutschland hatte sich nach 1945 völlig verändert. Mit dem föderalen Rundfunksystem waren in den westdeutschen Bundesländern unabhängige Sendeanstalten entstanden. Das kam Eich sehr zu Pass. Jetzt konnte er mit mehreren Sendern gleichzeitig verhandeln und Projekte anleiern. Er konnte die von der einen Dramaturgie abgelehnten Stücke einer anderen anbieten. Genau das praktizierte er auch mit den beiden zu Beginn dieser Sendung erwähnten Hörspielen. Das vom Südwestfunk zurückgekehrte Manuskript »Geh nicht nach El-Kuwait« brachte er beim Bayerischen unter und die beim Bayerischen durchgefallene gekaufte Prüfung beim NWDR. Das war es dann aber auch schon fast, was er an Ablehnungen zu verkraften hatte. Plötzlich, von einem Brief auf den anderen, ging es in jeder Hinsicht nur noch aufwärts und voran. Sehr geehrter Herr Eich, Ende Mai 1950 hatte ihm Manfred Häberlin, Dramaturg des Südwestfunks Baden-Baden, noch geschrieben: Ihr Manuskript »Geh nicht nach El-Kuwait« schicke ich Ihnen mit bestem Dank zurück. Punkt. Es ist nun so, dass wir für unseren Spielplan zur Zeit vor allem gegenwärtige und reale Stoffe suchen. Punkt. Aus diesem Grunde sahen wir keine Möglichkeit, Ihre Arbeit in unserem Spielplan zu platzieren. Punkt. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse und bleibe mit sehr verbindlichen Grüßen Ihr Häberlen. 2 Monate später, El Kuwait war inzwischen von 2 anderen Sendern produziert und gesendet worden, sehr geehrter Herr Eich, ließ derselbe Häberlen ganz andere Töne vernehmen. Es würde uns viel daran liegen, mit Ihnen einmal in ein persönliches Gespräch zu kommen. Punkt. Auch unser Intendant, Herr Bischof, würde es sehr begrüßen, wenn Sie im Spätsommer oder Herbst eine Einladung für einen Besuch in Baden-Baden annehmen. Punkt. Mit besten Grüßen, Ihr Häberlen. Beim Südwestfunk war die Gewinnung der Mitarbeit von Günter Eich plötzlich zur Chefsache geworden. Unter einem Intendanten, der selbst Gedichte schrieb. Und Eich konnte diesen potenziellen Auftraggebern plötzlich als Preisträger begegnen. Für abgelegene Gehöfte war ihm der Preis der Gruppe 47 zugesprochen worden. Jetzt, Hörspielautoren, aufgepasst. Jetzt Eich. Er schrieb nicht wie von Sinnen zurück. Lieber Manfred Häberlen, ich fasse es nicht. Ich glaube, ich werde gleich wahnsinnig vor Glück. Das ist ja wirklich, Sie machen aus mir den glücklichsten Menschen unter der Sonne. Sie, Funzkerl, Sie. Ich komme sofort morgen früh zu Ihnen ins Büro. Sehr geehrter Herr Häberlen. Nein. Er antwortete ganz besonnen. Danke für Ihren Brief und Ihr Interesse. Als ich plane ich keine südwestlichen Reisen, könnte aber Anfang September einmal nach Baden-Baden zu einer Besprechung kommen. Mit besten Grüßen, Ihr Günter Eich. Unterdessen hatte sich nebenan in Stuttgart schon ohne Intendanz, allein mit Starthilfe des Redakteurs für Literatur, Karl Schwedhelm, so viel entwickelt, dass der Süddeutsche Rundfunk 1950 2 Hörspielsendungen von Günter Eich im Programm hatte. Darunter war die Ursendung des von Eich 1932 geschriebenen Hörspiels »Ein Traum am Etzingol«. Der SDR wurde für die 2. Rundfunkkarriere Eichs einer der wichtigsten Sender. Gerhard Prager, erst 30 Jahre alt, und schon Chef der Hörspielabteilung, erkannte Eichs Potenzial. Er knotete Eich mit einem Jahresvertrag an den Sender. Eich bekam pro Monat 500 Mark und hatte als Gegenleistung 4 Hörspiele plus 3 Hörfolgen abzuliefern. So entstanden unter anderem die Hörspiele Sabet und Die andere und ich, Auftragsarbeiten. Letztere 1952 mit dem Hörspielpreis der Kriegsblinden ausgezeichnet. Übrigens, 500 Mark, das waren 1950 weiß ich nicht, was es war, aber 1951 waren das 180 Mark mehr als der Bruttomonatsverdienst eines männlichen Facharbeiters in Bayern. Während vom SWF Baden-Baden schon die ungeduldige Frage kam, wann man ihm denn endlich die Tür offen halten könne. Sehr geehrter Herr Eich! Wenn Sie uns rechtzeitig von Ihrer genauen Ankunftszeit verständigen, können wir Sie selbstverständlich am Bahnhof abholen lassen. Hatte im Norden der NWDR schon seinen ersten Eich im Programm. Der Fischzug. Über allerlei Merkwürdigkeiten aus der Welt der Fische. Vereinbart wird gleich noch ein weiteres Stück, nämlich das bereits erwähnte Die gekaufte Prüfung. Beim Bayerischen Rundfunk in Auftrag gegeben, war es dort aus unerfindlichen Gründen nicht produziert worden und ging weiter an die Hamburger Dramaturgie, die daraus Regie Schröder-Jahn was machte. Wenig später auch aus den Träumen. Die habe ich eben noch vergessen bei den Ablehnungen. Auch Träume hatte Eicher ursprünglich dem BR zugedacht, das heißt dort zu einem Hörspielwettbewerb eingesandt. Aber sie erregten keinerlei Interesse. Auch Träume leitete Eich zum NWDR weiter. Die große Resteverwertungsanstalt. Die machten da aus Abfällen Programm. Als sich im April 1951 mit Träumen der größte Knaller der deutschen Hörspielgeschichte ereignete, war Eich auf einen Schlag berühmt. Und sein Ruhm währte, abgesehen von einer kleinen Eichdämmerung um 1959-60 herum, bis zu seinem Tod. Von 1951 an musste er nicht mehr mühsam Sender für seine Hörspielmanuskripte suchen, sondern die Sender mussten sich mühsam auf die Suche nach Hörspielmanuskripten von Günter Eich machen. Lieber Herr Eich, eine kleine Auswahl aus der Korrespondenz der Sender mag verdeutlichen, wie die Dramaturgen Eich umschwärmen und umwerben. Inzwischen konnte ich mit unserer Programmdirektion sprechen. Südwestfunk Baden-Baden, Abteilung Dramaturgie, Häberlen. Brief vom 13.03.51. Wir bieten Ihnen für die Erstsendung des genannten Hörspiels D-Mark 1500. In Worten 1500. Für jede Wiederholung D-Mark 750. In Worten 750. Diese Zahlen entsprechen dem, was wir üblicherweise für Originalhörspiele ausgeben. Ich möchte Ihnen bei dieser Gelegenheit die Karten unserer Finanzpolitik aufdecken. Es ist nämlich nicht so, dass wir in Zukunft für Günter Eich immer und in jedem Fall 1.500 D-Mark ansetzen. Bei Hörspielen, die Sie uns eventuell noch anbieten, gehen wir über den Betrag von 1.500 D-Mark auch hinaus. Für heute recht herzliche Grüße. Ihr Häberlin. Der Grund für die im Laufe der Jahre hochschießenden Honorare für Hörspiele von Eich ist eher in der unerbittlichen Konkurrenz der Sendeanstalten untereinander zu sehen, als in sprunghaft steigenden Forderungen von Günter Eich. Ich weiß ja nicht, wie er am Telefon verhandelt hat, aber was in seinen eigenen Postkarten an die Sender immer wieder Erwähnung findet, ist die Frage des Vorschusses. Davon kann er nie genug kriegen. Angemahnt wird öfter auch die pünktliche Überweisung. Lieber Günter Eich. NWDR Hörspielleitung, Dr. Schwitzke. Brief vom 21.02.53. Ich habe gestern Ihr neues Stück »Die Mädchen aus Viterbo« gelesen. Es ist Ihnen genau das gelungen, was ich bei unserem letzten Gespräch mit meiner sicher sehr dunklen und verworrenen Rede gemeint habe. Ich bedanke mich ausdrücklich bei Ihnen für dieses Stück, obwohl Sie es nicht für uns geschrieben haben. Und ich knüpfe nur eine Hoffnung an diesen Dank. Sie mögen nicht zu viel schreiben. Finanzielle Sorgen sollen Sie dabei nicht ängstigen. Wir werden dieses Stück von Ihnen sowieso wiederholen. Es wird Ihnen also auch bei uns etwas einbringen. Und außerdem sind wir auch jederzeit zu Vorschüssen auf das neue Stück bereit, das Sie nun für uns zu schreiben versprochen haben. Sie sollten jährlich unter keinen Umständen mehr als 2 Hörspiele schreiben und sich mit dem nächsten Zeit lassen. Ich bin zufrieden, wenn wir es im August oder September haben und grüße Sie herzlich als Ihr Schwitzke. Im Mai 51, kurz nach dem Erfolg der Träume, lernt Eich auf einer Tagung der Gruppe 47 die österreichische Schriftstellerin Ilse Eichinger kennen. 1953 wollen sie heiraten. Dafür muss Eich aber den österreichischen Behörden erstmal nachweisen, dass er nicht mittellos ist. Um eine Bescheinigung gebeten, nimmt Schwitzke, Eich übrigens aus seiner früheren Stellung im Nazi-Rundfunk, Abteilung Literatur, bestens bekannt, seinen Rechenschieber zur Hand. Er kommt zu einem respektablen Ergebnis. Sehr geehrter Herr Eich. Heinz Schwitzke, Brief vom 28.05.53. Wir bestätigen Ihnen gern, dass Sie durch Ihre Funkarbeiten in völlig gesicherten Einkommensverhältnissen leben, wie sich das für den berühmtesten deutschen Hörspielautor zweifellos gehört. Wir haben auf Ihren Wunsch Ihre Honorarbezüge, die Sie allein vom NWDR seit 1952 erhalten haben, zusammenstellen lassen. Die Summe beläuft sich auf D-Mark 14.595. Mit freundlichen Grüßen, Nordwestdeutscher Rundfunk, Hörspieldramaturgie. In der Wiege wohlgeborgen schlummert süß das zarte Bübchen. Vom Jahr 1953 machen wir nun einen großen Sprung nach vorn ins Jahr 1959. Heinz Schwitzke, Brief vom 29. Mai 59. Lieber Günther, ob wir für Herbst oder Winter mit einem neuen Hörspiel von dir rechnen können? Es würde uns über alle Maßen freuen. Es macht sich doch immer recht gut, wenn ein möglichst geheimnisvoller Titel, dessen Bedeutung niemand enträtselt, schon eine Weile durch unsere Prospekte geistert. Sollte aber keine Aussicht sein, dass wir ein neues Stück von dir bekommen, so würde ich vorschlagen, die Aufmöbelung eines der nur halb gelungenen älteren Manuskripte in Erwägung zu ziehen. Am liebsten wäre mir Blick auf Venedig. Bitte schreib doch einmal deine Meinung zu alledem. Wenn man zu allem Überfluss noch den Titel ändert, kann man es als vollständig neu verkaufen. So viel für heute. Grüße deine Frau, grüße deine Kinder und sei selbst herzlich gegrüßt von deinem Heinz. Eichs Lust, Hörspiele zu schreiben, war Ende der 50er Jahre nahezu aufgebraucht. Die Schwierigkeiten, ein Hörspielmanuskript von ihm zu ergattern, wurden für die Dramaturgien immer größer. Eichs Tendenz, statt Neues zu schreiben, alte Stücke umzuarbeiten, mag ein wenig auch dem Drängen der Dramaturgien nach neuen Stücken geschuldet sein. Den überarbeiteten Versionen wird von der Eich-Philologie nachgerühmt, sie seien schroffer, unsentimentaler, der Tonfall härter als bei den Originalen. Eich selbst missfiel die Zitierbarkeit mancher seiner Erfindungen. Ein Jahr vor seinem Tod sagte er im Gespräch mit den Südwestfunkleuten Ernst Gethmann und Hermann Naber: Ich selbst bin dabei auf etwas gestoßen, nämlich bei mir auf eine gewisse Neigung zum, ja, wie soll ich sagen, zum Zitierbaren. Ja? Ich habe also in meinem, dem, was ich geschrieben habe, kommen immer so Sätze vor, was mich auch heute an dem Text etwas gestört hat. Ne? Da kommen immer so Sätze vor, die so Sentenzen sind, nicht? Zitierbare Sätze. Samt im Getriebe. Und die genau. Das ist der bekannteste Satz, nicht das Zeitsamt, nicht das Öl im Getriebe der Welt. Da gibt es so Sätze von mir, und wenn jemand Eich sagt, dann denkt er an diese zwei, drei oder fünf Sätze. Und das ist auch eine gewisse Neigung bei mir. Nicht? Ich finde an sich, man muss so schreiben, dass man keinen Satz herausnimmt. Setzen Sie jetzt Ihren Grubenhelm auf, schlüpfen Sie in wasserdichte Stiefel. Survival-Lampe raus, Kompass, wir steigen den Maulwürfen in Ihre Gänge nach. Alles, was Sie sich über die Jahre an intellektuellem Übergewicht angefuttert haben, jetzt wird es Ihnen leid tun. Maulwürfe sind schneller, als Sie denken. Achtung, da kommt schon einer. Ins Allgemeine. Ein Korn an der Theke, zwei Korn. Morgens, sonst hat es keinen Zweck. Die 20er Jahre... In Wirtschaftsgeografie ein Schweißausbruch, Gedichte in der Neuen Rundschau und sonst taubstumm. In Wörtern versinken, ehrfürchtig vor hottentottischen Schnalzlauten. Fehling, inszenierte Barlach, mag sein. Alles abgehackt, Codewörter als Zeiteinheit, Shanghai bleibt unerreichbar. Das sind die großen Tage zwischen Aschinger und Konfektion. Ein Leben auf Dönhoff-Plätzen. Von dort aus werden alle Entfernungen berechnet. Man sieht die Völker sitzen und rechnen. Die Sternbewohner warten, dass sie endlich an der Reihe sind. So bewegt ist alles. An schweren Tagen morgens vier Korn. Das rührt die Zeit um, quirlt die Erbsensuppe. Nur niemandem auf der Treppe begegnen, sonst ist alles verloren. Die großen 20er Jahre stürzen zusammen in Stotterneigung. Kurzum, wie übersetzt man sich ins Allgemeine? Ihr Lieben, genügt der Entschluss oder habt ihr es noch nie getan? Die Inszenierungen geben keine Antwort, auch kein Reichsbanner, kein fünfter Korn. Schon nach dem ersten Maulwurf verspürt man eine heftige Lust auf Korn. Finden Sie nicht? Doppelkorn, Schinkenheger oder so ein Zeug? Das spricht weder gegen die Maulwürfe noch gegen den Korn. Für Ihren Autor aber waren die Maulwürfe ein Kater. Ohne bedenkliche Kopfschmerzen, aber doch eine echte Ernüchterung. Eich hatte die Himbeeren belauscht und die Vogelzüge beobachtet. Aber am Ende seines Lebens beeindruckten ihn nur noch hottentottische Schnalzlaute. Das Überzeitliche hing ihm nun wirklich zum Hals heraus. Er, der sich früher gern im unpolitisch Unverbindlichen bewegt hatte, wurde nun so unverschämt konkret, dass selbst die Notstandsgesetze, Vietnam und die Kings Eingang in seine Bücher fanden. Schluss mit dem Geraune. Mutig lobte er die politische Lyrik Jaak Kasunkes. Und er erlaubte sich auch mal einen Ausflug in den schwarzen Humor. Ich glaube, meine Sammlung historischer Gummiknüppel aus Ost und West war die einzige ihrer Art. Jetzt habe ich sie an einen schwedischen Interessenten en bloc abgestoßen. Gerade noch rechtzeitig, wie ich glaube, vor den Notstandsgesetzen. Man kann solche Gegenstände nicht immer im legalen Handel erwerben. Allmählich wäre ich in Schwierigkeiten gekommen. Meine Sammlung war nicht vollständig, hat aber Höhepunkte, hatte Stücke voller Poesie. Ihr kennt die Muscheln, in denen man das Rauschen des Meeres hört. Mein Stück 77 München muss man allerdings etwas höher ansetzen als am Ohr, aber die Wirkung einiger auch leichter Schläge ist ganz ähnlich. Man hört noch heute die Befehlsstimme des OB, der den Einsatz der Berittenen dirigiert. Ein Stück Schwabinger Bohème, die unwiederbringlich dahin ist und einen mit Trauer über die Vergänglichkeit erfüllt. An einem anderen Modell, Berlin 67, finden sich unter einem guten Fixativ Mädchenhaar und Mädchenhaut, wie sie beide so oft besungen werden. Manchen Abend habe ich sinnend inmitten meiner Sammlung verbracht, träumend und mit schweifenden Gedanken zwischen Marquis de Sade und Paul Linke. Das freilich ist nun alles vorbei. Jetzt sammle ich Einwegflaschen und bin damit jeder Änderung des Grundgesetzes gewachsen. Als ob er nichts mehr zu verlieren hätte, huldigte er Bakunin und den Höhlenbewohnern. Enough, genug, assez, ist der Kehrreim dieser Trotzprosa. Die Germanistik kratzte sich verlegen am Kopf und die konservative Kritik verspritzte ihr bestes Gift. Offenbar ist für Eich kein Spaß zu läppisch, kein Ulk zu dürftig. Der Verdacht lässt sich nicht von der Hand weisen, dass hier eine vollkommene Lehre getarnt und garniert werden soll. Also sprach Marcel Reich-Ranitzky und hatte damit vielleicht nicht ganz Unrecht. Vor einer völligen Leere stand der alte Chinese Eich tatsächlich, vor dem Schrott einer Zivilisation rund um den Dönhoffplatz. Er betrachtete sie wie einen Steingarten, trieb seinen sanften Scherz, fantasierte sich in idiotische Ferienorte oder quer durch die Erde, vermischte das Tiefe mit dem Seichten und konnte nicht einmal dem Tod noch etwas abgewinnen. Jetzt pfiff er auf große Werke und Werte und freute sich an Fehlern, an den Spänen, die von der Werkbank gefallen waren und die er früher beiseite gekehrt hätte. Späne. Wäre ich kein negativer Schriftsteller, möchte ich ein negativer Tischler sein. Die Arbeit ist nicht weniger geworden, seitdem der liebe Valentin den Hobel hingelegt hat. Staatsmänner haben ihn übernommen, aber es lebe die Anarchie. Mit Valentin ist übrigens nicht Karl gemeint, sondern der Tischler aus Ferdinand Raimunds Stück »Der Verschwender«. Fragte man Eich selbst, woher die Maulwürfe kamen und wohin sie wollten, so nannte er diese abgründigen Arbeiten Zerfallsprodukte seiner Lyrik. Der Mann gehörte sicherlich zu den bescheidensten Schriftstellern des Jahrhunderts. Was ich schreibe, sind Maulwürfe, weiße Krallen nach außen gekehrt, rosa Zehenballen, von vielen Feinden gern als Delikatesse genossen, das dicke Fell geschätzt. Meine Maulwürfe sind schneller, als man denkt. Wenn man meint, sie seien da, wo sie Mulm aufwerfen, rennen sie schon in ihren Gängen einen Gedanken nach? An eingesteckten Grashalmen könnte man ihre Geschwindigkeit elektronisch filmen. Andern Nasen einige Meter voraus. Die Credits am Begriff selbst gingen an Ilse Eichinger. Das Wort Maulwurf ist ein Wort aus der Familiensprache. Sie wissen ja, es gibt also in jeder Familie ein gewisses Vokabular, was man außerhalb dieser Familie überhaupt nicht versteht. Dieses Wort Maulwürfe hat also meine Frau vor etwa 12, 13 Jahren zum ersten Mal verwendet für kurze Prosastücke. Das war ganz also üblich, dass wir alle kurze Prosa Maulwürfe nannten. Das Wort stammt von einem wirklichen Maulwurf, der also vor unserem Fenster herumlief, und zwar meistens über der Erde, nicht unter der Erde. Das war so ein ganz besonders auffälliges Tier, was uns also angeregt hat, ihn als Symbol für unsere Produktion zu wählen. Der Germanist Michael Kohlenbach schrieb über die Maulwürfe: Die Weisheit des Alters hat sich im poetischen Werk Günter Eichs nicht als die Brillanz des souveränen Wissens, sondern als die ohnmächtige Gültigkeit des Nichtwissens zu erkennen gegeben. Nach der völligen Resignation war aus ihm doch ein heiterer Buddha geworden. In den Maulwürfen spricht der Chinese seine Leser mit »Ihr Lieben« an. Das war ganz ehrlich gemeint, wie der Schriftsteller Jürgen Becker bezeugen kann. So wie ich es weiß, nicht, war ja einer der seltenen Fälle von Kollegen von Schriftstellern, die nicht nur neidisch sind und böswillig und intrigant, sondern er lebte die Freundlichkeit, die er eigentlich auch in seinen Texten oft versuchte. Nicht dieses seid nett miteinander, sondern einfach so, dass man Vertrauen zueinander haben kann, nicht? Das ging von ihm aus, nicht? Und ich hätte ihm immer vertraut. Ich hätte ihm also meinen Wohnungsschlüssel überlassen. Wir haben jetzt übrigens herausgefunden, wie groß er war. 1,73 Meter groß. Das wollte ich sagen. Und den letzten Teil der Träume ankündigen. Indirekt ist auch er auf Basis eines Eichtextes entstanden, aber eben nur indirekt. Das müssen Sie sich so vorstellen. Eich schreibt 1950 einen Text und der wird 1951 im Radio ausgestrahlt. Der Text erregt Menschen, die Menschen brüllen ihre Erregung ins Telefon, das Telefon wird angezapft und der Mitschnitt 2007 einem Komponisten ausgehändigt. Hören wir, was er damit angestellt hat. Viel Vergnügen. Böning? Böning? Ja, natürlich. Worum geht's denn? Was möchten Sie denn bitte? Ja, was möchten Sie denn bitte? Warum? Ja, und deswegen müsste man das Hörspiel dann erst zu Ende hören, ne? Ja, dann. Böning? Hallo? Hallo? Ja? Ja, und? Warum möchten Sie sich denn beschweren? Ja, was wollten Sie denn hören? Was haben Sie denn erwartet? Was hat Ihnen denn bisher noch nicht gefallen? Was hat Ihnen bisher an Hörspielen denn noch nicht gefallen? Ja? Ja, was hat Ihnen denn an den bisherigen Hörspielen nicht gefallen? Wie bitte? Was hat Ihnen denn an den bisherigen Hörspielen? Nein, ich höre es genauso wie Sie zum ersten Mal. Das weiß ich. Ich verstehe eins nur nicht, wenn Sie sagen, so etwas setzt man einem nicht zum Abendbrot vor. Ich weiß nicht, ob Sie sonst Hörspiele immer während des Abendbrots sich anhören. Ja, würden Sie uns nicht vielleicht ganz gerne mal schreiben? Was für Hörspiele wünschen Sie sich denn? Wiederhören. Böning? Hallo? Ja, bitte. Und wer ist denn dort, bitte? Wer ist denn dort, bitte? Ja. Was möchten Sie, bitte? Ja, bitte. Ja, ja, ich höre zu. Ja, danke, bitte. Ja. Auf Wiederhören. Böning? Nein, ich höre gerade zu. Was ist denn damit? Was will? Wie kommen Sie darauf? Warum? Böning? Noch 12 Minuten. Böning? Das heißt Träume. Das heißt Träume. Träume. Träume. Träume. Träume. Träume. Träume. Träume. Thank you. Sagen Sie mal, was für ein Mist verzapfen Sie heute Abend schon wieder im Rundfunk. Das ist zum Kotzen. Hängen sich Ihre ganzen Hörspiele an Nagel, wissen Sie. Schweinemäßig ist das. Das entspricht einer Geschmacksverirrung, die Sie sich wieder leisten. Wir sind derart entsetzt hier. Wir sind an sich von den Sendungen von Hamburg ja nicht sehr verwöhnt. Sie denken Skandal, sowas. Katastrophal. Schweinemäßig ist das. Zumutung. Ja, also das entspricht ja kaum irgendeinem mitteleuropäischen. Kann man den Mann nicht einsperren? Sagen Sie mal, was denn mit allem, wann Sie heute Abend haben. Das ist doch nicht zu glauben, was Sie dem Publikum bitten. Kotzen. Hängen sich Ihre Schweinemäßige wieder an Nagel, wissen Sie. Kinderverkauf, Kinderbetäubung, als Polizei da mal einschreitet. Es ist fragwürdig, löst sich dem Fass den Boden aus. Ich verstehe so etwas nicht. Ich kann Ihnen sagen, wir werden entsprechende Schritte unternehmen, bei den Zeitungen nicht so geschehen, die vorher zensiert werden. Als Polizei da mal einschreitet. Aber es ist ja, es wissen Sie doch, es geht ja über die Hutschnur. Da ist ja jeder Schmutz, den Sie im Kino hören und sehen, ist ja Gold dagegen. Ja, lassen Sie sich ja dem Allgemeinen die Polizei benachrichtigen. Bitte schön. Das ist ja unter ein solcher Mist, wie das war. Das ist vorstellbar. Ja, und irrsinniger, den Rest schreibt sowas selbst, das ist ein anderes anständiger Mensch vorgesetzt. Das nennt sich dann Kultur. Das ist doch nicht zu glauben, was Sie dem Publikum bieten. Das steht gerade erst an meinem Ehrenhaus. Es ist hanebüsch. Das ist sowas Dolles. Das ist doch nicht zu glauben, was Sie dem Publikum bieten. Dies schlägt wirklich dem Fall. Da ist ja jeder Schmutz, den Sie im Kino... Katastrophal. Schweinemäßig. Kann man den Mann nicht einsch... Ist das so ein Blödsinn? Ich verstehe so etwas nicht. Das ist doch nicht zu glauben, was Sie dem Dies Publikum bieten. Wirklich dem Fass den Boden aus. Wir sind derart entsetzt hier. Wir sind an sich von den Sendungen von Hamburg ja nicht sehr verwöhnt. Und es nicht für möglich sei, zu hören und sehen, ist ja voll dagegen. Wissen Sie, das ist, geht ja über die Hutschnur. Da ist ja jeder Schmutz, den Sie im Kino hören und sehen, ist ja Gold dagegen. Das ist ja nicht zu glauben, was Sie dem Publikum sagen. Da mal einschreitet. Das ist doch Irrsinn, sowas. Wir werden entsprechende Schritte unternehmen bei den Zeitungen, dass so ein Kram vorher zensiert wird. Schweinemäßig, ja, das an meinem Ehrenhaus ist. Und es nicht für möglich sei, ja, wirklich dem Fass den Boden aus. Gebracht wird überhaupt. Katastrophal. Leiter vom Dienst. Schürenberg, Herr Bruder, ja? Ja, am Rad. Schönen guten Abend. Guten Abend. Mein Kompliment für Ihr Hörspiel, ich fand's prima. So, freut mich. Wie war's denn? Sehr, sehr besetzt mit Hörer anrufen? Ja, ja. Ja? Ja, wollte ja. Ich nämlich bloß mal hören. Und wie ja. War die Meinung? Na, negativ, negativ. Tatsächlich? Ja, ja. Oh, das wundert mich. Ja. Ach je. Ja. Und Sie sind alle ziemlich K.O., nicht? Och, nö. Geht's nö, noch. Ist nicht erschütternd. Schön, das wollte ich nur mal hören. Das tut mir leid, mir gefiel es prima. So, freut mich. Mhm. Also. Guten Nacht. Guten Abend, Herr Sodergan. Vom Dienst. Können Sie wohl bitte sagen, wann Tanzmusik kommt? Tanzmusik, Augenblick mal, ich guck mal nach. Sekunde, Sekunde. Wie? In zwei, drei Minuten. Dankeschön. Bitte sehr. Ja, es ist ein sehr unbequemes Hörspiel, nicht? Weil es die Zeit so wahnsinnig erhält, aufreißt, nicht? Es ist, so ist das Leben. Das ist furchtbar, dass das Leben so ist. Ja. Wieso ist das Leben so? Haben Sie das Leben mal irgendwo so gesehen? Haben Sie es mal gesehen, dass man irgendwo jemand das Blut aussaugt? Nein, aber denken Sie mal oder nach. Oder dass einer da 40 Jahre im dunklen Wagen durch die Gegend fährt und keiner kickt raus? Das ist doch Irrsinn, sowas. Das ist eine Atombombenerlösung. Eben, eben. Na, das ist doch Quatsch. Sehen Sie, das ist es ja. Wie bitte? Ich sage, das ist es ja gerade, nicht wahr? So eine Träume träumt man, wenn man Angst vor der Atombombe hat. Nicht? Ja, Sie machen den Leuten ja jetzt Angst mit solchen Sachen. Lassen Sie die Leute doch zufrieden damit. Sollen Sie uns abends erheitern, die Leute kommen abends abgearbeitet nach Hause, sollen Sie mal ein nettes Hörspiel bringen, kann auch ernst sein, da hat keiner was dagegen, nicht wahr? Doch nicht so ein Mist, immer die Leute aufputschen. Ist doch Quatsch. Denn wird da gesprochen von kollektive Schuld, die anerkannt wird. Die sind alle verrückt, die Menschen. Nein, das haben Sie falsch verstanden. Ja, das Krieg hat es immer gegeben und wird es immer wieder geben. Und die werden auch immer schlimmer werden. Scheußlich, nicht? Ja, natürlich ist es scheußlich. Ja, das wollten wir sagen. Jedenfalls soll man da mit solchen Sachen, Mensch, das geht, da machen sich auch die Menschen verrückt. Wenn sie jeden Tag schreiben in der Zeitung, es kommt ein Krieg und es kommt ein Krieg und dann kommt ganz bestimmt mal einer und immer wieder ist einer da. Ja, Kinder, da werden sie alle verrückt. Ja. Denn wir als Deutsche, wir haben ja sowieso nichts zu melden. In dieser Beziehung nicht mehr. Wir werden nur gegangen worden werden, ne? Sind Sie vielleicht dabei gewesen? In diesem Stimmengewirr? Haben Sie sich erkannt? Das ist ja wirklich, das gibt mir zu denken. Vielleicht sollten Sie mal durchrufen. Nein, eigentlich kann ich mir nicht vorstellen, dass eine dieser Stimmen sich immer noch fürs Hörspiel interessiert. Schon gar nicht für Günter Eichs Hörspiel. Hier liegt noch ein Brief vom 10.01.1952. Was? Welcher? Nordwestdeutscher Rundfunk Hamburg, Hörspieldramaturgie, Gerda von Uslar. Brief vom 10.01.1952. Lieber Herr Eich, die Erleichterung Ihrer Finanzlage habe ich umgehend ins Werk gesetzt. Wir haben Ihnen D-Mark 1000 als Vorschuss auf die Sendegebühr überwiesen. Es handelt sich nämlich in diesem Fall bei den D-Mark 1800 nicht um eine in Ausarbeitungs- und Sendegebühr aufgeteilte Summe, da die Ausarbeitungsgebühr immer nur der Sender bezahlt, der das Manuskript zur Erstsendung ankauft. Für Sie ist das insofern ein Vorteil, als bei einer Wiederholung auf der Mittelwelle beim NWDR noch einmal die D-Mark 1800 fällig würden. Sie können sich also getrost einen neuen Wagen kaufen. Mit herzlichem Gruß. Neuen Wagen kaufen? 1952? Ja, alten Wagen verkaufen, neuen Wagen kaufen. 1952. Jetzt wird's interessant, was? Jetzt ist die Sendung auch gleich vorbei. Eich war ernstzunehmender Autofahrer. Er hat sogar fast mal Wolfgang Köppen über den Haufen gefahren. Seine Fahrweise war jedoch nicht aggressiv oder sportlich, sondern kontemplativ. Erste Fahrpraxis und ein erstes Auto, ein DKW, stammen schon aus dem Jahr 1935. Hans-Ulrich Wagner berichtet in seinem Buch, er sei beim Studium der Nachlasspapiere im Deutschen Literaturarchiv immer wieder auf Manuskriptteile gestoßen, die auf der Rückseite von Briefen des ADAC oder diverser Kfz-Werkstätten notiert worden seien. Wie eigensinnig. Dieses Sparen am Papier auf der einen Seite und dann in der Garage ein neues Cabrio. Das Frühjahr 1951 muss für ihn in jeder Hinsicht ein Wiedererwachen gewesen sein. Da war zum einen die Ursendung der Träume. Dann lernte er Ilse Eichinger kennen und schließlich kaufte er sich da auch noch sein erstes Auto nach Jahren der Abstinenz. Er konnte also frisch verliebt Volker Racho mit Ilse Eichinger durch die Gegend fahren. Bestimmt trug sie ein buntes Seidentuch, mit dem sie ihre Haare zu bändigen suchte, wenn der Fahrtwind da hineinblies. Und kaum hatte Günther ein bisschen aufs Gas gedrückt, fing das Tuch auch schon an zu flattern. Traumauto? Anscheinend nicht. Sonst hätte die NWDR-Dramaturgin ihm ja nicht ein Jahr später signalisiert, er könne sich jetzt einen neuen Wagen kaufen. Aber der, den er dann bekam, der muss inspirierend gewesen sein. Denn wiederum ein Jahr später brachte er die berühmten Zeilen mit dem Sand, dem Getriebe und dem Öl hervor. Irgendwo habe ich dann doch das Gefühl auch eines Handwerkers, dass seine Arbeit eben in Ordnung sein muss. Ich finde auch in diesen vier Zeilen, leider Gottes, finde ich die auch nicht. Leider Gottes auch nicht so besonders. Also dieses Bild aus dem Autoleben, nicht? Das ist natürlich, ich weiß nicht, also das finde ich entsetzlich eigentlich. Sand im Getriebe und Öl und das klingt alles so nach Esso und Shell. Die Personalunion von Autor und Autofahrer wurde Anfang der 50er Jahre noch aufmerksam verfolgt. Gottfried Benn, 1953 an Friedrich Wilhelm Oelze. Eich ist ein versierter Hörspieldichter. Hat schon einen Wagen sich verrundfunkt, höre ich. Wolfgang Köppen, einige Jahre später in Ungewisse Begegnungen. Eich und ich, nachdem wir uns angeguckt hatten, unterhielten uns über Automobile. Er sagte mir, er habe sich nach seinem Volkswagen ein anderes Auto gekauft und wisse nun erst, was Autofahren sei. Ein Schweben. Bald darauf machte ich mich auf den Weg, Eich an der deutsch-österreichischen Grenze zu besuchen, wo er auf einem Schloss, in einem Teil des Schlosses, bei einem Schloss wohnen sollte, was aber nicht stimmen mochte. Die Nachrichten waren zu ungefähr. Es passierte aber, dass mir ein Kraftfahrer begegnete, fast mich streifte, der in dem Fahrzeug saß, das Eich verführte, zu schweben. Es ging gegen einen Berg, ich glaube, den Predigtstuhl. Ich dachte, er ist es, muss hinauf, spricht mit Sabbat, der Krähe, und kehrte um. War er's? Ich glaube nicht. Natürlich, er ist eine Gestalt, die dazu verlockt, dass man ihn in der Erinnerung in irgendwelche Nischen stellt, in Hauseingänge oder an lauschige Plätze unter freiem Himmel. So arrangiert man ein Treffen mit einem Wurzelsepp. Ich finde aber, wir sollten schon weiter versuchen, ihm zu begegnen. Es wird doch auch mit den Jahren, mit dem größeren Abstand zu den Debatten und zum Heiligtum selbst, immer einfacher. Die Frage ist nur, wo treffen wir ihn? Ich finde, wir gehen jetzt ins Bett, machen die Augen zu und träumen was Eigenes. Ich hoffe, unsere Eichnacht hat Ihnen ein wenig gefallen und wünsche gute Nacht. Wolfgang Hildesheimer, ein enger Freund Eichs, hat das letzte Wort. Günther Eich hat abgesagt. Er sei leider tot, lasse zwar grüßen, doch lege er Wert auf die Feststellung, das Zeitliche habe er nicht gesegnet. Das war der ARD-Radioabend Günther Eich 100. Ich bin gar nicht gegen die Realität. Im Gegenteil. Eine Werkbesichtigung des Poeten und Hörspielklassikers Günther Eich von Hermann Bohlen. Es sprachen Hermann Bohlen und Wolf-Dietrich Sprenger. Sie hörten Kompositionen von Johannes Aschenbrenner und Siegfried Franz. Redaktionsassistenz Anne Heringhaus und Stefan Ripplinger. Technische Realisation Sabine Kaufmann und Katja Zeitler. Regieassistenz Stefanie Porath-Walsch. Realisation Norbert Schäffer. Redaktion Thomas Fritz, Henning Rademacher, Wolfgang Schiffer, Hans-Burkhard Schlichting und Götz Schmedes. Sie hörten eine Gemeinschaftssendung der ARD, ausgestrahlt von WDR 3, NDR Kultur, SWR 2, MDR Figaro, Bayern 2 Radio, Nordwestradio, Radio Bremen, NDR, RBB Kulturradio, HR2 Kultur und SR2 Kulturradio.